Hallo da draußen, was geht so? Wir sind die Weltraumaffen und der Abel, der hat heute einen Kater. Ja, das war die Einleitung. Nein, wir Perfekt. haben viele verschiedene, diverse, interessante Themen vorbereitet. Wir versuchen auch immer nachzuschauen, ob Putin dran schuld ist oder nicht. Weil letzter Zeit werden wir ja öfters darauf verwiesen von unseren Medien, dass entweder Hassrede oder der Putin schuld ist. Und ja, wir haben ja auch einen neuen Bundespräsidenten. Da gibt viel. Frank-Walter Tramp. Genau, und über irgendwelche Frexits werden wir wahrscheinlich nicht reden. Das ist nur Clickbait. Und damit herzlich willkommen. Hallo bei den Weltraumaffen. Wie Clickbait, Fake News, buh. Wofür bin ich dann hier? Ich Jetzt weiß habe ich nicht. mich extra, Käse. jetzt habe ich mich Okay. extra die ganze Woche über vorbereitet auf dieses Thema, ja, extra Urlaub genommen und so. Und jetzt komme ich nicht dran oder was? Da werde ich da jetzt auch nicht drüber reden, so. Ja, Heatspeed zeigt uns, dass es nicht nur bei uns bergab geht. Ja, Schulen in Griechenland sollen in Zukunft weniger über griechische Tragödien sprechen und Sophokles und solche Leute, sondern diese überkommenen, völlig überalterten Sachen sollen jetzt ersetzt werden durch ja, Stunden in Gender Studies. Wo steht es hier? Irgendwo standen noch die Inhalte. Also man soll statt Antigone soll man sich um gleichgeschlechtliche Ehe, Transmenschenrechte etc. kümmern. Ne? Ich meine, okay, soll man doch so einen Unterricht einführen? Ne? Wegen mir ist ja heute irgendwie Mode, dass schon Kinder da indoktriniert werden, aber was zum Teufel reitet die Leute? Ich meine, das sagt der Artikel hier auch nochmal, die griechischen Schüler sind die einzigen, die halbwegs in der Lage sind, ohne großen Aufwand diesen Kram zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Alle anderen müssen die Sprache, die Schrift, das Altgriechische etc. pp. Lernen. Also was soll das? Und warum muss man das wegmachen? Ich finde, das ist wieder so ein typisches Ding, so weg von der Identität der Menschen, über zum Beispiel den Ort, an dem sie wohnen, hin zu ja, was weiß ich, alles ist bunt und wunderschön. Ich finde es halt cool, dass wir soziale Gerechtigkeit haben, die durch Gender in die Schulen gebracht wird. Aber als der griechische Staat pleite war, die Elite ihr Geld aus der Lande schaffen kann, bevor Kapitalsperren eingeführt worden ist. So die Leute, die eine Milliarde oder so auf dem Bankkonto hatten, die haben es noch in Sicherheit bringen können. Aber wir brauchen jetzt in der Schule Genderkram für soziale Gerechtigkeit. Das ist halt ein Scam, also ohne Spaß. Was ist denn da auch die Begründung dafür? Das ist ja thematisch nicht mal annähernd irgendwie in der gleichen Riege. Das eine ist ja eher so, okay, literaturmäßig, und das andere ist, was weiß ich, Soziologie oder so. Oder ja, generell Gesellschaftslehre, Das was eine früher ist dann. national und das andere ist progressiv. Ist doch klar, was da gewählt wird. Ja, das Problem ist ja, dass man das ja rausnimmt und nicht, dass man noch was dazu packt. Ja, eben. Das ist halt das Dämliche. Das sind doch auch alles nur alte weiße Männer gewesen, die griechischen Dichter. Ja, Wahrscheinlich genau. ist das ja auch in Ordnung. So, was ist das hier? Sick Liberal Scam Former George H.W. Bush. Ah, oder auch Ja, da nicht. muss ich nochmal kurz draufklicken. Das war Clickbait. Was ist das? Ja, das ist eine Dame, die hat einen Wollshop in Tennessee und die hat sich überlegt, sie hat sich diesen Women's March angeguckt und so und fand das irgendwie alles nicht so toll. Und dann sind bei ihr halt Leute aufgetaucht, die sich unbedingt auch so ein Pussy-Hat stricken wollten und sie hat halt gesagt, ungern. Und hat die erste wohl noch bedient und hat dann ab dann praktisch auf ihrer Website und im Laden halt verkündet, dass sie keine Wolle für Pussyhats verkauft, weil sie das nicht mit ihrer Einstellung in Einklang bringen kann. Und siehe da, die Gamergater müssen es gewesen sein oder sonst irgendwer, weil irgendwer hat ihr Mord- und Vergewaltigungsdrohungen geschickt und hat irgendwie ihre Nummer rausgegeben, damit sie belästigt wird. Hm, komisch, oder? Gamergate weitet sich aus. Ich meine, keine Ahnung. Videospiele und Standard im Journalismus und jetzt geht's um Pussyheads da. Oh Gott. Ich meine, das ist eine alte Frau. Warum braucht die Todesdrohungen? Also, du bist jetzt eine Feministin und jemand will dir nicht helfen, dein Pussyherz zu stricken. Und dann denkst du so, der werde ich's heimzahlen. Für Frauenrechte kriege ich jetzt Todesdrohungen. Das ist halt geil. Also, das hat so eine unglaubliche Eigenironie. Also, Selbstironie. Ja, das aber na gut, das versuchen sie ja nicht mal zu irgendwie wegzuerklären. Das ignorieren sie ja. Ich weiß auch nicht, ob die Frau sich da jetzt groß beschäftigt hat und auch das gelesen hat, was wir irgendwie gelesen haben mit Linda Sasur und diesem ganzen Kram, oder ob die nur irgendwie denkt, it's evil, it's unchristian. Ja, aber Todesdrohungen sollte man natürlich trotzdem nicht gegen die aussprechen, aber es klingt für mich alles so ein bisschen nach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so eine Heldin ist. Nee, keine Heldin. Ich fand eigentlich eher den Aspekt interessant, dass jemand halt was gegen die Social Justice-Clique sagt und dass es daraufhin sofort diese Reaktionen gibt, die man doch eigentlich eher der Gegenseite zuschreibt. Halt. Ja, das ist natürlich auch richtig. Ja. Darum ging es mir eigentlich. Strick mir einen Pussyhut. Und so, nein, ich möchte nicht. Und so, stimmt. Oh, dann strick dir besser gleich einen Galgen. Oh, ein Vollgalgen. Strick, Alter, was ist da los bei dir? Eigentlich. Ich hab so ein Kratzen am Hals. Kann mir mal bitte jemand eine Schlinge drücken? Nein. Und ich bin halt auch noch der Meinung, dass halt jeder Geschäftseigentümer das selber in der Hand hat, was er macht. Ich finde diese Regel da in Amerika auch mit den, was weiß ich, Kuchen, Pizzas oder sonst irgendwas nicht so besonders. Finde, so frei sollte man dann doch sein. Welche Regel wäre denn das? Weil das ist ja gerade das Ding, die versuchen das ja immer so bullymäßig irgendwie durchzusetzen, aber... Es gibt ja eine Antidiskriminierungsgesetzlage in Amerika und also gegen die habe ich zum Beispiel nichts, aber das hier ist ja jetzt eine politische Entscheidung. Ja, aber nicht für irgendwelche Leute, die random in dein Lokal irgendwie kommen oder so. Na gut. Sogar also, so, dass du in Amerika... Also als ich da war, da waren halt überall alle möglichen, also vor jedem Restaurant klebte irgendwie so ein Schild, we reserve the right to refuse service to anyone und solche Sachen, was brauchst du in Deutschland nicht aufhängen. Also wenn du da jemandem Hausverbot erteilen willst, kannst du das machen. Mhm. Und in Amerika, da ist es dann hinterher so nach dem Motto, ja, habt ihr ja nicht gesagt, das ist ja irgendwie so allgemeine Geschäftsbedingungen oder so. Und da steht das überall, ne? Oder irgendwie Burger King oder so, wo dann irgendwie steht, nur Shirts, nur Shoes, nur Service und so ein Zeug, damit nicht die Obdachlosen die ganze Zeit irgendwie in den Laden rennen oder so, dass sie die da auch rauswerfen können. Ne? Also die sichern sich da ja doppelt und dreifach immer ab mit so einem Kram. Und ich glaube nicht, dass es da ein Gesetz gibt, dass man die Leute bedienen muss oder so. Es gibt nur hinterher wieder einen riesen Aufschrei und das Getöse, dass man das doch die zwingen müsste oder so. Und guck mal, wie bigott die sind. Ja, aber gab es nicht sogar diesen einen Staat, der dieses entsprechende Gesetz gestrichen hat? Und dann gab es da diesen Backlash, dass da niemand mehr auftreten wollte von den üblichen Verdächtigen und so. Ja, gab's bestimmt. Die wollte nicht mehr hin. Wie das halt immer so ist, ne? Also ich glaube, das verwechselst du vielleicht mit dieser ganzen Transgender-Bathroom-Geschichte. Das war ja auch so ein Ding, irgendwie so ein Nicht-Problem eigentlich, weil die Leute, die das betrifft, sich ja dann irgendwie gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich gehe übrigens sowieso einfach auf die Toilette und ja, fertig. Ja, die Woche auch auf Twitter einen tollen deutschen Beitrag zu gesehen übrigens, da hat jemand gesagt, in jedem Zug gibt's ein Unisex-Klo. Was ja. Erst da musste ich drüber nachdenken und dann habe ich dann doch kichern müssen, wie doof manche Leute sind. Irgendwie klar, das ist ein Klo, das von beiden Geschlechtern benutzt wird, aber halt nicht gleichzeitig. Also es ist so ein ja, die Leute haben das Diskutieren verlernt. So ein Scheißhaus ist ja auch ein Uni-Klo, also. Ist ja auch ein Sex-Klo, also. Ja, und der Standard aus Österreich erklärt uns hier, wie man nicht auf Fake News reinfällt. Also hätte ich gewusst, dass das so einfach ist, hätte ich mich gar nicht so schrecklich wegen den Fake News aufgeregt, weil man muss nur ein paar Regeln, die der Standard hier sehr toll darstellt, so wenn du einen Absatz, glaube ich, weiter runterscrollst, sind die wichtigsten Erkennungsmerkmale eines Fake News-Artikels. Und da muss man eigentlich auch überhaupt nicht selber nachdenken, man muss das nur abhaken oder noch einen drunter, ich weiß es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Ding, was ich schon häufiger gehört habe, was sie jetzt probieren, so nach dem Motto, ja, es geht ja nur gegen die Fake News. Es ist ja natürlich, also klar, seriöse Medien machen ja auch hin und wieder mal was falsch. Und das sind dann fehlerhafte Meldungen. Aber das sind ja nicht Fake News. Ja, das ist jetzt dieser Wiesel-Kram, wie sie sich da rausreden, so nach dem Motto, nee, das ist ja überhaupt nicht, das wird gar nicht als Boomerang zurückkommen und wir werden dann nachher nicht als Fake News bezeichnet werden. Definitiv nicht, weil wir das, was wir machen, das ist ja dann nur fehlerhafte Meldung und das ist ja keine Fake News und dann kann man da ja ordentlich was machen. Das ist hier die Liste. Außerdem muss man auch dazu sagen, der Standard.at ist das letzte Drecksblatt mit den meisten schwachsinnigen Anti-Gamergate-Artikeln überhaupt von allen Zeitungen im deutschsprachigen Raum, das nach der Trump-Wahl irgendeinen Bericht geschrieben hatte, über wo auch Gamergate drin vorkam, mit hier dem Steve Bannon von wegen so, ja, und dann Gamergate und so, da kommt der Urfaschismus. Das waren die Vorbeugungen des Urfaschismus. Also, ja. Ja, aber komm, hier Fake News, das Problem ist Fake News. Genau, hier ist so aufgeregte emotionale Sprache, da kommt der Urfaschismus. Ja. Die Quellenangaben für behauptete Fakten, naja. Ich finde Texte und Videos, dass sie nicht in einen Artikel eingebunden sind, das finde ich diskriminierend gegen Nicht-Programmierer. Ja, ich glaube mal auch. Aber, guck mal, Fake News, wenn jetzt Gina Lee so eine Falschaussage macht und die Nachrichten halt darüber berichten und sich das später herausstellt, dass das eine Falschaussage ist, sind es dann Fake News oder nicht? Und bei einem Gerücht... Das ist eine falsche Meldung, ganz eindeutig. Also bei einem Gerücht, ein Hoax, Fake-Status... Wenn ich auf mein Facebook schreibe, oh, keine Ahnung, war wunderbar in der Stadt, ich habe nur 2 Bier getrunken, dann ist es ja ein Fake-Status. Oder weißt du, kann ich ja sagen, keine Ahnung, ich wurde von Koreanern belästigt, nieder mit Korea oder so. Du musst bitte als Quellenangabe unbedingt den Promille-Report von der Polizei, da mit deinem, was dein Blutergebnis gebracht hat. Ja. Steckt hinter diesem Vorwurf, dass etwas Fake News ist, nicht immer auch irgendwie auch ein Vorwurf, dass es halt mit Absicht geschehen ist, dass jemand quasi wusste, dass er jetzt halt eben die Unwahrheit erzählt? Ja, genau, also dass er direkt täuschen wollte. Also, ja, genau. Ich meine, wenn dann halt eben sich etwas im Nachhinein... Ja, aber was ist, wenn jetzt jemand täuschen will und jemand anderem aber die Daten sozusagen zuschickt und die Person es nicht selbst nochmal überprüft und dann weiterverteilt? Also so, versteht ihr, wie ich das meine? Dann hat ja eigentlich die Person, die es dann veröffentlicht hat, keine Absicht gehabt dahinter, aber weil die ursprüngliche Person, die es fabriziert hat, die Absicht hatte, wird die andere Person quasi per Association dann auch guilty, also so guilty werden? Das ist dann eine fehlerhafte Nachricht. Oder wie ich es nennen würde, inkompetente Berichterstattung. Mhm. Idiotenmedien, ja, genau. Ja, also es gibt Fake News und Idiot oder Incompetence News. Mhm. Okay. Ja, nee, die wollen ja genau diese Unterscheidung halt eben haben, dass Fake News die Sachen sind, die die Leute absichtlich falsch schreiben. Also sowas wie die GEMA-Berichterstattung vom Standard.at zum Beispiel als Beispiel. Das ist halt auch so, das muss man erstmal beweisen, dass da einer was absichtlich gemacht hat. Aber das... Ah ja, gut, aber du... Also ich pass mal auf, weißt du, wenn die Artikel über Gamergate schreiben und dann werden halt Leute, die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen, darauf aufmerksam und versuchen das zu korrigieren. Also, wie sagt man, spoonfeeden denen schon die ganzen Informationen und dann kommt trotzdem ein Bullshit-Artikel nach dem anderen immer noch raus. Ja, also dann würde ich sagen, kann man aber auch schon wieder von Fake News sprechen, weil die ja eigentlich alle Informationen jetzt da hätten, um einen ausgewogenen, objektiven Artikel zu schreiben. Ja. Vor allem von beiden Seiten, nicht nur von den Gatern. Vor allem ist es ja nicht Fake News, was die hier gerade kategorisieren, das ist einfach nur Clickbait. Ja, ich würde sogar sagen, daran kann man Fake News oft erkennen, also jetzt an einigen von den Punkten. und zwar reißerische Titel, emotionale Sprache, Benutzung von Kampfbegriffen und Verschwörungstheorien als Tatsachen, aber das trifft halt auch auf 90% von dem, was ich von CNN sehe, zu. Also, Gender Wage Gap. Von Anna Wiesorek hören. Also, Kampfbegriff, Gender Wage Gap, offensiv schockierende Fotos, keine Ahnung, ein Bild von einer Vergewaltigung, dann in Bezug auf Gina Lisa, Verschwörungstheorien, Patriarchat. Text oder Video wird im Artikel erst nach Weiterklicken angezeigt. Also weißt du, ich ja, den Punkt haben sie nicht erfüllt. Also das war alles Quatsch, was du gerade gesagt hast. Eben. Ja. Die Fake News werden verwendet. Ja, und dann, was haben sie hier, ihre tolle Hoax-Map mit den drei Einträgen? Wow. Und man kann auf whois.net nachsehen, wem die Webseite gehört. Der Betreiber ist, weil das ist das Allerwichtigste. Mhm. Doxing einfach gemacht. Ja, dann wart mal drauf, bis alle Leute die Tools verstehen. Amnesty International bietet mit dem YouTube Data Viewer ein Tool, mit dem Metadaten aus YouTube-Videos ausgelesen werden können. So werden die genaue Upload-Zeit sowie Fotos haben jetzt. Hä? Ja, dass du zeigen kannst, dass das Video um Pacific Time 2.36 Uhr und 12 Sekunden hochgeladen worden ist. Weißt du, kannst damit zum Beispiel nachweisen, dass ein Video, was in Köln verwendet worden ist, tatsächlich, also auf Social Media tatsächlich von Kairo kam, da mit der blonden Journalistin, sowas zum Beispiel. Ja, also das ist, die meisten von den Tipps sehen eigentlich aus wie Eckdaten feststellen für Dummies. Ja, wortwörtlich. Also, und dann halt schillen sie die Seiten, wo sie wahrscheinlich die Betreiber kennen, die irgendwie jetzt professionell Fake News analysieren, in Anführungszeichen. Aber fragte gerade einer im Chat, wer hat den Begriff Fake News eigentlich geprägt? Das finde ich auch eine gute Frage. Wer hat den als erster benutzt? Ich mal eingeben. Ja, ne? Fake News. Der Fake News ist, damit wir keine russische Propaganda haben. Was habt ihr gegen russische Propaganda, okay? Das ist voll okay. Das muss das ist ja wohl völliger Blödsinn, das Programm. Fake News wurde zum ersten Mal am 28. Januar 2017 benutzt, oder was? Bestimmt. Ganz läuft bestimmt. Gut. Total, außer natürlich hier. Ich meine, weißt du, die Tage habe ich einen Clip von CNN runtergeladen vom Oktober 2016, wo mir ein CNN-Heini sagt, wir müssen heutzutage alles dreimal und viermal checken, weil wir haben so viele Fake News, die rumgeistern in der Welt. Und dann hat er zum Beispiel einen Fake News-Artikel genommen, wo er meinte, hier wird behauptet, dass Hillarys Kampagne Donald Trump unterstützt hat, weil sie dachten, dass so ein lächerlicher Kandidat einfacher zu besiegen ist. Ah, und dafür gibt es keine Behauptung und keine Belege. Und dann denke ich mir so, ich habe auf WikiLeaks die Pamphlete von denen selber gelesen. Also ich, keine Ahnung. Und dann erklärt mir von CNN einer, während er selber Fake News macht, dass ich vor Fake News aufpassen muss. In meinen Augen ist Fake News ein politischer Kampfbegriff, mehr nicht. Das heißt einfach nur, dein Narrativ ist invalidiert. Wie kannst du nur einen anderen Blickwinkel haben? Hör auf damit. Mein Blickwinkel ist der einzig richtige, alles andere sind Fake News. Ja, um wirkliche Fake News geht es denen ja überhaupt nicht dabei. Das zeigt sich ja einfach daran, dass sie selbst immer weitermachen und immer krasser. Ja. Das ist so das gleiche Schema, was man damals bei der aufkeimenden Hate Speech-Debatte beobachten konnte. Da wird halt eben ein Begriff in den Raum geworfen, der dann geprägt wird, ja, möglichst weit fassend, damit man halt eben alles, was einem so ein bisschen gegen den Strich geht, als zum Beispiel Hate Speech bezeichnen kann. Und das haben wir mit den Fake News jetzt eben auch, ja. Und ich habe da noch so ein paar eigene Theorien dazu. Ich meine, wir hatten damals auch zu Gamergate wegen dem Clickbait vor allem öfters mal drüber gesprochen, dass dieses Clickbait eine Entwicklung ist, die entstehen konnte, weil halt eben die ganzen Printmedien gesehen haben, wie ihnen die Fälle wegschwimmen. Und das Ganze findet ja fast, also zum großen Teil digital statt, diese Aufbereitung und Bereitstellung von News. wo wollte ich jetzt nochmal hier mit meinem Monolog hin? Ach genau, Fake News. Und dieses Clickbait ist ja eigentlich nur, wie soll ich sagen, so eine Art niedlicher, harmloser Vorgänger von diesem Fake News, weil Fake News ja, denen wird ja diese schädliche Absicht unterstellt. Beim Clickbait hast du eher so, ja, die wollen halt Klicks generieren und dann übertreiben, die benutzen Superlative. Und Fake News wird dann halt eben quasi unterstellt, so, dass sie, also da steckt eine bestimmte Absicht hinter. Da soll politisch manipuliert werden, da sollen die Leute gezielt fehlinformiert werden und so. Ja, ja, genau. Und das kann halt auch eben größtenteils digital, also online im Internet, ganz, ganz leicht passieren. Ja. Ja, ich habe jetzt hier gerade mal diesen Link zu dem super tollen Guide von der BBC angeklickt. Und ja, das ist auch wieder so ein Gamergate-Ding eigentlich, was die hier sagen. So, on breaking news stories, the key elements we're looking for initially are halt eben irgendwelche Leute, die da Experience oder Expertise haben und die eventuell relevant sein könnte, um uns die Geschichte helfen, die Geschichte besser zu erzählen. Und das gut, ist dass auch ich, das also, was überall passiert. Also, das ist ein Satz, der, also ohne Spaß, wenn du dich mit Auslandspolitik beschäftigst, ja, ich sehe nirgendwo BBC oder in Deutschland oder bei den Amis, ich sehe nie jemanden, der von Foreign Policy wirklich Ahnung hat. Also ich sag's euch, in dem Themenbereich ist es am furchtbarsten. Und da frage ich mich dann, wenn die jetzt hier diese tolle Regel aufstellen, warum wird sie nicht umgesetzt? Also ich sehe das regelmäßig, dass sie damit failen tun. Also. Ja, also könnte eventuell relevant sein. Da hast du dann halt diesen Punkt, wo die ganzen Heinis da sitzen, die Redakteure, und sich denken, hey, hier ist irgendwas mit Frauen und Männern und da rufe ich doch mal die Anne Witzorek an oder irgendwas mit Feminismus, weil die hat die Expertise, die eventuell relevant sein könnte. Und deswegen hast du halt diese Frösche da alle Nase lang in den Sendungen dann wieder sitzen und ihren Quark da quaken. Die Medienklasse halt meint, dass die Leute dafür die entsprechende Expertise halt vorweisen. Und so brauchst du dir deine Echokammer. Oder wie das hier heißt, Profi-Tipps zum Faktencheck. Die einzige wirklich meiner Meinung nach Lösung für sowas ist es einfach laufen lassen. Einfach laufen lassen. Einfach sich entspannen, denn diese gesamte Anspannung, umso mehr Worte wir erfinden, umso mehr wir Sprache aufteilen und uns drum streiten, wer jetzt denn bitteschön welche Begriffe zu verwenden und politisieren kann, da wird nichts draus. Da kommt nichts raus bei. Das ist einfach unnötig. Ja, deswegen wird es, glaube ich, auch gemacht. Nur so eine Verwirrungsmöchtegern-Diskussion, anstatt dass man sich über, keine Ahnung, einen gesellschaftlichen Wandel in Sachen Industrie 4.0 in der Wirtschaft unterhält oder, ich weiß nicht, Islam oder Einfluss des Islams, haben wir eine Debatte über Fake News. Anstatt dass wir uns überlegen, wie tun wir vielleicht Russland anpissen und wie reagiert Russland darauf, wo ist Russland unschuldig und wo ist Russland assi? Anstatt darüber zu reden, reden wir über Fake News von Trollfabriken. Also ich weiß nicht, so der komplette Begriff Fake News, der hat in meinen Augen eigentlich nur zwei Konsequenzen. A, die Leute zu verwirren und eine Diskussion zu zerstören und B, damit man aktiv Zensur einführen kann über Gesetze. Das wäre so die Idee dahinter. Mhm. Damit man das Interpretationsmonopol der etablierten Medien aufrechterhalten kann. Das, ja. Also das ist alles. Und ich könnte mir das, ja, ich das könnte mir noch vorstellen. Ich könnte mir noch vorstellen, dass dieses Fake News gerade hier in Deutschland so aufgebaut wird, ganz einfach, weil die Medien haben ja unglaublich viel Glaubwürdigkeit verloren. Ja? Wobei, vielleicht übertreibe ich jetzt hier. Naja, aber auf jeden Fall, so können dann halt eben Journalisten sagen, Glaubwürdigkeit, die wurde aber nicht durch uns etablierte, sorgfältige Journalisten zerstört, sondern halt eben durch diese Fake News. Ja, verstehst du, dass so ein Sündenbock geschaffen wird? Ja, und im Prinzip haben sie auch schön dieses englische Wort dafür genommen, weil es gäbe ja auch ein deutsches. Man könnte ja auch einfach sagen, das ist eine Sorte von Presse, die lügt. Lügenpresse quasi. Ja. Ja. Ich sagte einer, gerade einer in den Kommentaren, dass das Fake News-Ding auf Media Matters zurückzuführen sei. Und das ist, ist uns ja auch ein Begriff. Ja. Und dann käme das, glaube ich, aus dem Wahlkampf. Und das würde natürlich Sinn machen, weil da wurde ja, also Media Matters ist ja Clinton nah. Und in der Zeit wurde ja unter anderem auch gegen Trump massiv mit Fake News gearbeitet. Und das würde natürlich Sinn machen, dass da eine Seite einen Kampfbegriff vorbringt und den einseitig benutzt quasi. Wobei es sozusagen Fake News und Propaganda, das ist von unseren Eliten schon länger ein größeres Thema. Also da hat die Merkel hat bei der Sicherheitskonferenz 2015 in München auch schon russische Propaganda angesprochen und meinte, dass man da gemeinsam was dagegen machen muss. Und sozusagen über den Wahlkampf hast du jetzt noch eine soziale Komponente, weil wenn du jetzt nur wegen Russland sagen würdest, wir brauchen Fake News, dann würde ja bei jedem so die Glühbirne, die sprichwörtliche angehen und jeder würde merken, ha, das ist halt damit, wenn wir einen Krieg ziehen wollen oder wenn wir einen Konflikt haben, damit wir halt Staatspropaganda haben, die uns sagt, wir sind die Guten. Und wenn wir jetzt aber noch Fake News haben und das ist ja desinformierend und wenn man jetzt noch, keine Ahnung, die Anti-Vaxxer mit reinpackt und vielleicht noch die Leute, die an eine hohle Erde glauben und dann noch die arme Hillary, die von WikiLeaks angegriffen worden ist, dann wird es so ein Gemisch, was man dann eventuell sogar tatsächlich als Gesetz durchbekommt. Aber ich denke, am Ende des Tages wirst du in diesen Gruppen ein paar Feministinnen sehen, die da einfach eingestellt werden, weil die gerne rummeckern. Du wirst ein paar Leute sehen, die gegen Verschwörungstheorien wettern und hauptsächlich einfach nur der NATO ein gutes Image geben. Also das ist das, was ich erwarte. Ich kann mich auch irren. Aber die ganzen anderen Gruppen, das sind mehr oder weniger ein Vorwand. Es geht eigentlich um Militärpropaganda, würde ich behaupten. So. Und ich würde noch vielleicht versuchen, das irgendwie noch zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, dass im Endeffekt diese Begriffe wie zum Beispiel Fake News eigentlich nichts weiter sind als ja, teilen, um zu herrschen. Also das ist halt das Ding. Und selbst für die paar Fälle, wo es legitim ist zu sagen, dass es mit Absicht verfälschte Information ist, die dann massiv verbreitet wurde, ja, dann arbeitet man und macht seinen Job und bevor man das veröffentlicht, ja, investigativer Journalismus. Also wir hatten in den letzten 2 Jahren in Deutschland 36 Fake News. Also komm, also ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt eine Person in Deutschland gibt, die nur die 36 Fake News in den letzten 2 Jahren gelesen hat und sonst nichts und jetzt verwirrt durch die Gegend läuft. Nee, nee. Hast du den Bernie Sanders gesehen gestern oder heute, wie CNN ihm den Kanal abgedreht hat? Nee. Yes. Ja. Kann ich mal raussuchen gleich. Das war ein geiles Video, ey. Weil sie sprechen ihn irgendwie drauf an, ja. Und er sagt dann, ja, CNN, Fake News. Und sie dann, das meinen sie jetzt nicht so, oder? Was? Natürlich nicht. Und dann macht es Piep und man hat irgendwie von seiner Seite ein Testbild und dann siehst du den Moderator im eigentlichen Programm so, oh nein. War das schon gekappt, ja. So ein Spruch oder wie, das haben sie auch schon mal irgendwie gebracht. Ja. Da hat das einer zusammengeschnitten, einfach nur. Weil irgendwann, ich glaube, das gab es schon mal. Das gab es schon mal, auf jeden Fall. Ja, das gab es mit einem Senator, war das, der WikiLeaks zitiert hat, als die WikiLeaks-Sachen noch nicht so groß raus waren. Mit den DNC-Leaks waren das, glaube ich. Da haben sie es auch einmal abgeschalten. Also die haben das schon öfters gemacht, dass sie einfach, wenn es zu kritisch wird, live einfach den Leuten den Saft abschalten. Die sind ja auch geheim, hat der eine heute gesagt. Diese WikiLeaks-Sachen werden angeblich geheim. Ja, das ist nur für Journalisten. Ja, genau. Das ist strafbar, wenn man sich das als Privatperson anguckt. Ich meine, auch in Deutschland, wir haben 52% der Meldungen in den Nachrichten in Deutschland, kommen von der DPA. Die DPA ist jetzt nicht unbedingt die furchtbarste Agentur, aber die hat auf jeden Fall ihre Probleme. Wenn du in Sachen Wirtschaft informiert sein möchtest, lese keine deutsche Zeitung, egal welche. Wirtschaftsnachrichten gibt es nicht in Deutschland. Die sind alle scheiße. Das ist zum Beispiel ein Problem von der DPA, dass sie einfach keine Wirtschaftsleute haben. Und wenn ich mir Fake News angucke, dann denke ich mir so, ja, ist nicht vielleicht einseitig, Quellen haben auch ein Teil von Fake News, und wenn wir 50% dpa haben, sagt es nicht auch was über die deutsche Presselandschaft aus, die irgendwie verkommen tut, aber nee, keine Ahnung. Fake News Bingo! Ja, 50% Reuters dazu, ne? Ich bin dafür, dass Marsaffe das mal mit österreichischem Akzent jetzt vorliest, was da steht. Nur weil etwas im Internet steht, muss es noch lange nicht stimmen. In sozialen Netzwerken werden Fake News und Gerüchte oft gezielt verbreitet, um Leserinnen zu verunsichern oder Stimmung für bzw. gegen bestimmte Gruppen oder Themen zu machen. Doch wie erkennt man Falschmeldungen im Internet? Zeit für eine Runde Fake News Bingo. Alles, was Sie brauchen, ist ein Newsfeed in einem sozialen Netzwerk und diese Bingo-Karte. Viel Erfolg! Auf dem Handy einfach ein Bild von Leonardo da Vinci, so ein Selbstporträt. Und das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind. Genau, ja, und dann gibt es... Die Internet-Sache gibt es ja irgendwie in vielen europäischen Ländern. Die sind ja auch aufgefallen im Zusammenhang mit dem Twitter Trust and Safety Council, weil es da viele Verbindungen gab von den einzelnen Organisationen, die da mit an Bord waren, untereinander immer wieder dahin. Genau, und hier haben wir das tolle Board. Hm. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, das ist, wie wir das eben schon festgestellt haben, beim Standardartikel, der auch große Teile einfach abgeschrieben hat hiervon, ist es genauso, dass man das auf vieles anwenden kann. Ich habe mir die Mühe gemacht, letztens halt mal rote Kästchen, um das zu machen, was ich auch für Feministinnen sagen würde, und da hatte ich gut die Hälfte der Punkte auch abgedeckt, von fragwürdigen Zahlen und Statistiken über oft keine Quellenangaben. Jemand, nämlich Männer, hat irgendwas wirklich Schlimmes gemacht. Bestimmte Gruppen, nämlich Männer, verhalten sich schlecht und so weiter und so fort. Also schockierende Bilder. Der Flüchtlingsjunge, der da an den Strand gespült worden ist. Mhm. Ist es ein schockierendes Bild zur Manipulation? Also seine Eltern, die waren in der Türkei in Sicherheit und wollten aber ein besseres Leben haben hier. Und deswegen ist das Kind gestorben, weil man mehr haben wollte im Alltag. Also verstehe ich auch, dass man mehr haben will im Alltag, aber die waren nicht unsicher. Und mit dem Bild hat man dann gesagt, mach mal irgendwie irgendwas los. Ist nicht so, dass der auch da drapiert worden ist? Ja, der wurde nochmal anders hingelegt. Damit ist das nicht auch Fake News? Das ist hoch. Ja, das ist ja nur eine ästhetische Änderung. Also genau wie das ästhetische Perimeter, was in Frankreich jetzt gebaut werden soll, um den Eiffelturm. So. Ja, also was mir da auffällt, ist nicht so sehr Feminismus jetzt, sondern vor allen Dingen, das könnte man auch anwenden auf Berichterstattung über Donald Trump und über die AfD. Also wie oft ich da schon irgendwo lese, endlich kommt die Wahrheit ans Licht, zeigt die AfD, wie sie wirklich ist. Und dieses ganze Zeug. Ja, überhaupt diese ganzen Basssprüche hier, ne? Von wegen dafür verantwortlich sind die Politiker oder du wirst nicht glauben, was dann passiert. Sowas ist ja auch gerne mal mittlerweile in Titeln. Ja, also ich meine, dieses Golden Shower-Dossier, was einfach in sich schon scheiße ist. Leute, wenn diese Nachricht oder dieses Leak sich zu gut anhört, also so nach dem Motto, Donald Trump bepisst sich mit Nutten in dem Bett, wo Barack Obama vorher geschlafen hat, weil er da drauf steht. Das hört sich als Skandal zu gut an für deine Seite. Das ist einfach dieses it's too much. Und dann kannst du dir denken, das entweder müssen jetzt die Quellen richtig, richtig, richtig gut sein und dann kann das vielleicht wahr sein, oder du merkst, dass es nur eine Person gibt, die das behauptet, von der es kein Foto gibt, von der man nicht weiß, wer er ist. Das könnte auch einfach nur ein Troll sein, dass sich denkt, ich schreibe eine Scheiße runter, poste die jetzt die irgendwo zu irgendwelchen Journalisten und sich den Arsch darüber ablacht, wie dumm die Leute sind. Also, oder ja, bestimmte Gruppen keine Quellenangaben, die Renten sind sicher. Wollen wir einfach mal, guckt euch einfach nur die erste Reihe an. Die 5 Punkte. Und dann, wie viele Artikel zum 11. September scheiden damit schon aus? Einfach nur, weil man da in der Reihe direkt von links nach rechts ein Bingo hat. Ja. Ja. Also. Und dann haben sie, sie ist ja doch komisch angeordnet, ey. Und es gibt keine Quellenangaben. Ganz ehrlich, wie oft sehe ich das, dass es keine zureichenden Quellenangaben gibt in Mainstream-Artikeln? Ja, aber hier nie eigentlich welche. Also ich meine, welche Zeitung macht sich schon die Mühe, unter dem Artikel zu schreiben, das sind jetzt die Leute, mit denen wir geredet haben, also wenn es nicht im Artikel schon drinsteht. Ja. Und das sind irgendwie die Sachen, die wir dazu gelesen haben, mit Verlinkungen oder so. Die verlinken ja, meistens sie überhaupt nicht damit, dass sie das alles selber recherchiert hätten, ne? Studien zeigen, Punkt. Ja, aber ich finde das ja auch schön, es gibt einen Punkt für Stimmungsmache mit Bildern und einen Punkt für schockierende Bilder. Ja, das sind sie wahrscheinlich, müssen sie das alles füllen hier. Das ist genauso wie emotionale Begriffe und aufgeregte Sprache, kann man auch sagen. Ja, oder fragwürdige Zahlen und eine Studie besagt ohne Belege, das ist alles. Die mussten sich ganz schön strecken, um ihre Bingo-Karte vollzukriegen. Ja, also ich glaube, wo man heutzutage wirklich aufpassen muss, ist, dass man irgendwie nicht nur Tatverdächtige als Täter direkt abstempelt oder sowas. Ne? Hier, mein Favorit. Tiere werden auf spektakuläre Weise gerettet. Fake News. Das passiert nicht. Oder was ist mit Satire? Warum ist das Satire unter Fake News? Ja, weil Satire ist schon eigentlich selbst erkennendes Fake News. Also das ist schon mit Absicht so gemacht. Ja, aber es gibt halt Poe. Vielleicht meinen die das, keine Ahnung. Ja, das, manchmal also ist es ja auch so, dass die Leute wirklich nicht gerafft haben, dass Satire ist. Da gab es beim, glaube ich, Postillon, wo einer geschrieben hat, dass die Flüchtlinge ein Baby in einem Sandwich gegessen haben. Was dann doch irgendwie Leute in den Kommentaren nicht raffen. Dieses Beispiel wie ein großes Brot, sag mal. Ja, weißt du, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, so es gibt ja Scherzartikel, wo dann zum Beispiel behauptet wird, irgendwie in Zukunft brauchen alle Autos auch einen Vorwärtsblinker und solche Geschichten, ja, und du kommst da an mit Babys, die gegessen werden, ey, das ist... Ja, aber wie gesagt, wenn es sich zu krass anhört, ist es halt meist so ein Hint von der Realität, dass das unwahrscheinlich ist. Ja, da gibt es aber auch so eine Theorie, ne? Die ganz extremen Theorien und die ganz extreme Satire, die kann man da auch nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Da stimmt, ja. Also ich war früher auch immer eher der Meinung, dass halt ein guter Fake-News-Artikel, da ist immer noch ein gutes Fund Wahrheit drin, mit dieser Lüge verwoben ist, dass man es nicht auseinanderhalten kann. Aber mittlerweile sehe ich das genau wie du, ja, dass halt eben einige Sachen so dermaßen übertrieben sind, dass du halt eben nicht mehr unterscheiden kannst. Ist es jetzt einfach nur die krasse, echte Wirklichkeit oder ist es halt Satire oder ist es komplett der Logen? Ja, Satire lebt ja auch eigentlich davon, dass man das merkt, dass es Satire ist. Ja. Also, sonst geht ja der Witz verloren. Also bitte nicht Volker Pispers gucken und dann sagen, so ist die Welt, wie es mir der Mann erklärt. Ich habe aber auch schon mal irgendwo anders ernsthaftere Kriterien gesehen, glaube ich, wie man das feststellen kann, ob das jetzt ein Fake News Artikel ist oder nicht. Die Unterschrift hier finde ich großartig. Und wer legt fest, was in der Zeitung steht? Wie Journalisten arbeiten, ist vielen Menschen nicht klar. Deshalb vertrauen sie sie Medien nicht mehr. Dabei hat sie die Demokratie so dringend nötig. Ihr seid alle zu dumm. Ihr seid zu dumm. Ihr wisst gar nicht, was ihr macht. Ihr seid ungebildete Proletarier. Also, fucking Traps. So jemand wie die Margarete, mit aller Liebe für Margarete. Du bist die Beste, aber... Also deine Clique ist für mich ein Zeichen, dass eine Zeitung zugrunde geht. Also wenn deine Clique irgendwo schreibt. So. Also diesen Vorwurf der Fernsteuerung, und der wird ja immer gerne auch präsentiert, so als wäre das jetzt der Vorwurf halt eben auch von Frau Hayali und so, wie sie da diesen einen Typen da besucht hat, der dann irgendwie gesagt hat so, ja, ich meine schon, dass sie ferngesteuert werden. Ich weiß nicht von wem, aber sie werden ferngesteuert und so ein Kram. Ne? Und das ist ein Vorwurf, den ich absolut nicht erhebe. Den Vorwurf, den ich den Leuten erhebe, ist, dass sie aus ihrer eigenen Ideologie, was sie halt wichtig finden, dann aktivistisch dann in die Welt reingehen und alles andere dann ignorieren, weil das halt dem Zweck dann dienlich ist. Also ja, sich quasi selber steuern. Ja, politisch. Weil sie ihre Meinung und ihre Arbeit nicht trennen können. Ja. Und weil es halt auch strukturelle Probleme innerhalb vom Journalismus ihre gibt. Meinung auch nicht aber nie reden. Können. Ihre Meinung nicht ändern können, wenn es neue Informationen gibt, oder nicht ändern wollen, weil sie dann nichts mehr haben, über was sie schreiben können, kein Outrage-Scheiß mehr oder so. Das ist das Problem. Glaubt ihr, die hat sich ernsthaft damit befasst, warum die Leute den Medien nicht mehr trauen? Glaubt ihr, die hat mal dieses Video geschaut, was wir uns angeguckt haben von dem dänischen Medienmenschen, der hat gesagt hat, hier, uns haben die Leute nicht vertraut, dann haben wir das und das geändert und jetzt geht's wieder? Alleine schon, weil sie mit diesem Fernsteuerungsding kommt, was ich halt in letzter Zeit ganz häufig sehe, bin ich der Meinung, dass das quasi so das Lenken, also ich adressiere jetzt mal diesen Punkt, der einzige ist, und dann habe ich das Strohmann-Argument quasi. Ne? Also die ganzen Leute, die alle sagen, wir sind ferngesteuert, haha, das stimmt doch gar nicht. Guck mal, was ich alles schreibe. So. Also ihr habt Unrecht. Ja, ja, das gibt Leute, die das sagen, und deswegen präsentiert sie es so, als würden das A alle sagen und B, das ist das alles, was alle sagen, nur dieses Argument ist. Ja. Margarete ist ferngesteuert. Von dem Blei in den Wasserleitungen ihres Elternhauses. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ja, aber was ich halt echt ätzend finde, ist diese Überheblichkeit. Allein so, da setzt sich so ein knapp über irgendwie, weiß nicht, ist sie schon 30 oder was? Aber sie setzt sich dahin und erklärt einem Großteil der Bevölkerung, dass sie einfach zu dumm sind und dass sie doch erstmal irgendwie einen Rundgang in der Redaktion machen sollen, bevor sie was sagen. So, die ist bestimmt auch Quereinsteigerin, oder? Ja. Ich meine, ist ja auch okay, wenn die jetzt sagt, okay, wenn sie jetzt sagen würde, es gibt nicht genug Transparenz und deswegen wird das den Leuten nicht klar genug, einfach nur. Das ist ja auch einer der Punkte, dass man halt sagt, okay, hier macht das doch einfach so, dass es klar ist, wie ihr vorgegangen seid. Und dass man so, ich meine, das ist doch auch spannend zu lesen. So eine Nachforschungsgeschichte. So, wir sind zu denen gegangen, dann haben wir die gefragt, da haben wir das rausgefunden, das hat dem widersprochen, dann sind wir wieder zu denen zurückgegangen, haben die damit konfrontiert. Das ist, ich finde das spannend. Aber naja, Stokowski ist ja eine, die nur also 90% Meinung in ihren Artikeln hat und kaum Fakten. Ja, das wird noch mal ein andere Aussage, ja, eigentlich mal von Medien bestimmen, was Journalisten in den Medien schreiben dürfen. Naja, also ich glaube, das ist eine andere Behauptung, als dass das Politiker machen. Ne? Also, dass da in irgendwelchen Zeitungen bestimmte Themen nur in eine bestimmte Richtung gehen, das ist nun wiederum auch wieder ein anderes Thema. Ja, gab es da nicht mal irgendwie so einen Ex-Fokus- oder Ex-Zeitjournalisten, der sagte irgendwie, weil der Eigentümer vom Fokus Anteile gekauft hat in Moderne Energie oder so, wurden dann irgendwie ein paar Monate lang positiv über diese Windkraftanlagen berichtet oder so? Das war Spiegel, einer. Ja, Spiegel, ne, genau. Dieser Schumann, ja. Das ist halt die Sache, sowas passiert ja auch, ja. Und dann, wenn sie sowas schreibt, dann sagt sie so, na, ist alles cool, alles frei, ihr könnt uns unbedarft, ihr könnt uns glauben und wir wissen es ja auch am besten für euch, so, weißt du? Und ich finde, wenn du den Leuten ihre Kritikfähigkeit absprichst, dann ist es schon mal ein harter Indikator dafür, so, weißt du, dass du halt eben selber wahrscheinlich auch nicht alles weißt, ja. Eigentümer von Medien bestimmen, was Journalistinnen und Journalisten in ihrem Medium schreiben dürfen. Russia Today ist unabhängig oder abhängig? Ich weiß nicht. Also, weißt du, dieser Einwand, dass die Eigentümer alles bestimmen, ja, die tun nicht alles bestimmen. Und du hast auch deine eigene Freiheit, ein Stück weit was zu schreiben. Aber es ist halt auch so, dass es manchmal gepusht wird vom Eigentümer und manchmal die Leute vorauseilenden Gehorsam haben und dann positiv über manche Sachen schreiben. Das ist auch ein Zufall, dass jetzt hier diese Anzeige für das Buch von Frau Stokowski erscheint. Ja, das ist Google, Magie. Mit Magie. Aber ich finde es gut, dass sie das ganz leugnet, dass einfach, nee, Eigentümer eines Konzernes haben überhaupt keinen Einfluss auf den Konzern. Das geht gar nicht. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Bild vom Beruf des Journalisten. Ja, das heißt, und die Leute sind auch zu doof, schreibt sie hier, zensieren und redigieren zu unterscheiden. Also das ist wirklich... Ja. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt einen ihrer Artikel mit dem Satz Investigate the Holocaust beenden würde, würde das zensiert oder redigiert werden? Beides. Ja, das ist ja wieder so eine Sprachtrickserei halt. Warum stehen ich habe ja, ich hab ja mal, hab ich auch schon zwei, drei Mal hier erzählt, ich war mal bei so einer Veranstaltung von Verdi in Hannover mit der Chefin des Niedersächsischen Verfassungsschutzes. Und die war früher Pressesprecherin des Niedersächsischen Verfassungsschutzes. Und das hast du sofort gemerkt, weil bei jeder Frage, die an die gestellt wurde, hat die quasi die Frage beantwortet, indem sie sich ein Wort rausgepickt hat und dann gesagt hat, nee, das würde ich so nicht sagen. Also wenn die Leute dann irgendwie gesagt haben, so ja, warum geht jetzt der Verfassungsschutz an die Schulen und macht da Unterrichtsmaterial, bietet da Unterricht an, dann sagt sie, nee, Unterricht ist das ja nicht. Das ist kein Unterricht. So, ne? Und genauso kannst du halt eben hier sagen, so, nee, Fernsteuerung ist das doch nicht. Das ist doch nicht zensieren, das ist redigieren. Tralalala, ne? Also, das dringt ja nicht zum Kern der Sache vor, was die Leute wirklich da jetzt, wie jetzt der Vorwurf lautet, sondern sie nimmt halt dieses Wort und sagt halt, nee, dieses Wort lehne ich ab. Aber ich finde das gut, sie fordert es hier sogar. Die Lösung besteht nicht darin, die Leute für bekloppt zu erklären, sondern die Arbeitsweisen der Medien viel stärker transparent zu machen. Jo. Ja, tralala. Ja, aber ist prinzipiell, widerspricht das, was in der Überschrift steht. Die Leute sind schlecht informiert. Und ich, Margarete Stokowski, muss den Leuten das jetzt sagen. Bitte, liebe Politik, ihr seid gefordert, bitte gebt mehr Geld an Korrektiv und irgendwelche Superjournalisten, die dann den Leuten erklären, wie Journalismus funktioniert. Wächterjournalisten. Ja. Ich finde es durchaus transparent, dass die alle ziemlich einseitig sind. Ja, ja, stimmt. Und ich meine, das mit den Zensurdingern, also wir haben keine übertrieben weit verbreitete Zensur, aber auch in Deutschland ist es schon öfters vorgekommen, dass Journalisten ihr Kram nicht durchbringen konnten. Also ob das jetzt im Bosnienkrieg war oder Nicaragua, also da hatten wir das schon öfters und auch im Nachhinein eindeutig belegt, dass da Einfluss genommen worden ist. Und dass der Journalist, auf den Einfluss genommen worden ist, später Recht behalten hat. Und diese Fälle sind auch gut dokumentiert. Ich verstehe immer nur nicht, warum er in so einem Artikel einfach nur generell dann mit einer Publikumsschelte ankommt und sagt, ihr seid halt alle zu dumm, aber sich nie über die Fälle, die es doch gibt, die auch an der Journalistenschule, vielleicht nicht im Bachelor, aber im Master auch gelehrt werden, warum man sich nicht über die unterhält und dann versucht, da eine Kritik zu äußern. Ich komme darauf nicht klar. In der Regel ist es jedes Mal nur, nee, ihr seid doof, das Publikum ist doof, das waren Fake News, formulier deine Frage um. Die Waage hat ja gesagt, sie muss allen das ganz vorsichtig erklären, behutsam. Muss man das erklären, den Leuten, die es nicht verstehen. Wollen. Ja. Also. Dann müsste ein Genosse in die Grundschule gehen. Genauso wie mit dem Sexualstrafrecht und dem ganzen Zeug. Das wollen sie auch immer, den ganzen dummen alles erklären. Ja, das meinst du auch. Da kommt das auch her im Prinzip. Ne? Aber was man das ist ja ihre Einstellung, ist ja ihre Art. Was man bei der Stokowski auch schon kommen sieht, ist ein anderes Strohmann-Argument, nämlich, dass wir sagen, es gibt eine staatliche Zensur. Oder beziehungsweise, dass von denen das Argument kommt, Zensur kann nur staatlich sein. Das kennen wir auch aus dem englischsprachigen Bereich, dass das immer angebracht wird. Ja, aber das stimmt halt nicht, weil kleine Druckgruppen können auch Zensur ausüben. Ja, also, außerdem ist der Effekt, glaube ich, bei den Leuten auch einfach der gleiche. Von daher ist es irgendwie egal. Ne? Da müssen sie dann gucken, ob sie mit dem Effekt klarkommen, wenn sie sich dann dauerhaft so rausreden. Zivilhinrichtungen sind kriegen oder so. Ne? Zivilhinrichtungen sind voll okay. Das ist nur schlimm, wenn das nicht stimmt. Ja, genau, der Mob. Ich meine, wenn jetzt China ihre Zensurbehörde an die Börse bringt und du dir dann Aktien von dem Unternehmen kaufst, kannst, hat dann China jetzt eine freie Presse? Unbedingt. Weil es kommt ja dann nicht mehr vom Staat, sondern du kannst ja sogar als Privatmann dann Geld damit verdienen, dass die Presse in China zensiert wird und Social Media. Das ist dann aber nicht mehr staatlich. Touché und Schachmatt. Das dann redigieren und auch nicht mehr zensieren. Sollten sie auch machen, weil jedes Unternehmen ist besser, wenn es in privater Hand ist. Stimmt. Klingt doch schon ein bisschen pervers irgendwie, ne? Ja, wir freuen uns hier nur gerade über unsere anarcho-kapitalistischen Fans. Okay. Nicht ganz ernst gemeint. Das war jetzt Fake News, Satire. Die darfst du nicht erwähnen, sonst brichst du doch den Nicht-Angriffspakt. Dann gibt es Vergeltungsmaßnahmen. Und das kostet. Ja, ist gut. Das hier ist so eine Gamergate-Geschichte, die so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Also ich will das Video jetzt nicht gucken. Das Video ist aber meine Quelle sozusagen dazu. Es geht um das Spiel Lady Killer in a Bind von Christine Love. Christine Love kennen die Gamergate-Vertreter auch schon aus diversen Conflicts of Interest in der Vergangenheit. Also Rebecca Hernandez etc., die halt mit ihr zusammengewohnt hat und trotzdem über ihr Spiel geschrieben hat und so weiter und so fort. Und die hat jetzt ein neues Spiel gemacht, die Christine Love, und das heißt Lady Killer in a Bind. Und einmal ist es so, dass sich die üblichen Verdächtigen wieder mal mit viel, viel Platz und viel Lob halt über dieses Spiel äußern, was mich von vornherein schon mal ärgerlich macht, weil wie oft müssen wir Christine Love noch irgendwie auf der Deep Freeze-Liste in Conflicts of Interest verwickelt sehen? Und dann ist aber noch was anderes passiert, nämlich Steam hat ihr erlaubt, eine unzensierte Version davon auf Steam zu stellen. Das Spiel geht um BDSM, es sind wohl einige sehr explizite Szenen drin und auch da habe ich nichts gegen. Der Witz ist nur, Steam macht es normalerweise nicht. Also alle anderen, wir erinnern uns an Honeypop und solche Sachen, die mussten alle zensieren, die mussten alle redigieren in ihren Spielen. Nur Frau Love muss das nicht. Also für alle, die glauben, dass Gamergate irgendwie da mit Windmühlen gekämpft hat und dass es diese Conflicts of Interest nicht gibt, also die lernen nichts, die machen es einfach nur genauso. Weiterhin, es wird geschillt für die Freunde ohne Ende. Dame ist auch für den, was war, glaube ich, IGF oder Dingens Award nominiert. Ja, komisch, ne? Also die ganzen Sachen, die da zusammenkommen, wundert mich schon und lässt mich halt dann doch wieder dran glauben, dass es inzwischen schon einen gewissen Einfluss von diesen Leuten in der Szene gibt, wenn selbst Steam irgendwie sich nicht traut, wahrscheinlich wegen dem zu erwartenden Shitstorm, wenn man Christine Love auf die Füße tritt, weil die genau wissen, wie gut die vernetzt ist. Und wenn Steam dann schon sagt, dann lass uns das doch mal in dem Fall eine Ausnahme machen, finde ich ziemlich traurig. Die Entscheidung ist der Chef von Steam, aber eigentlich nicht der Typ, oder? Hat er das schon mal gekennzeichnet? Na gut, ist die Frage, ob der die Entscheidung getroffen hat. Ja, okay. Es kann auch sein, dass ihm das nicht zu Ohren gekommen ist. In der Vergangenheit, wenn dem so Sachen zu Ohren gekommen sind, hat er da normalerweise ein Machtwort gesprochen. Ich glaube, bei Hatred war das. Da hat er gesagt, nee, leckt mich, das gibt's auf Steam. So was habe ich doch auch im Hinterkopf, wie meine ich doch, ja. Aber das war halt ein richtig klassischer Gamergate-Fall, praktisch. Und es gibt halt, was auch noch interessant ist, ist, dass die Leute, die sich jetzt für dieses Spiel aussprechen von der Christine Love, dass die in der Vergangenheit zum Beispiel gegen dieses Honeypop massiv Artikel gegengeschrieben haben, weil das ja sexistisch ist und so weiter. Obwohl das ins gleiche Genre fällt quasi. Und oder halt, was hier jetzt gerade zu sehen ist mit Dead or Alive Extreme, haben sie sich auch gegen ausgesprochen, ganz massiv. Aber das ist jetzt natürlich, wenn wir es machen, ist es was anderes. Gilt mal wieder für die. Weil das ist jetzt, ja, hier, die kennen wir und da können wir das schälen. Das ist nicht bei denen, also ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, aber ist das nicht wieder irgend so ein Lesbenkram oder sowas? So ja, nach dem Motto, ja, es ist dann nicht heteronormativ, das ist dann wieder okay. Irgendwie, irgendeine komische ideologische Begründung holen sie sich dann. Aber, und was dann aber auch noch kam, war, natürlich wurde da wieder ein bisschen in der SJW-Szene untereinander sich angegriffen. Da wurde dann die Christine Love angegriffen für das Spiel, weil das halt dann doch einige sexistisch finden. Aber die Journalisten, also die den Einfluss haben, die haben da halt sich hinter sie gestellt. Das war wahrscheinlich eine konkurrierende Clique oder so. Kann auch sein. Die Leute, die nicht dazugehören. Ja, diese Überschrift hier ist ja auch toll. Da haben wir wieder die Zensur. Die SJW-Szene ist ein bisschen wie Game of Thrones mit bunten Haaren manchmal. Die sind alle am Intrigieren ohne Ende. Ja, was mich jetzt an der Sache so wundert, ist halt eben, dass halt diese Ausnahme gemacht wurde mit der expliziten Darstellung von Sex. Also ich meine, ich glaube, du warst es, Markus, hast du da irgendwelche... kannst du da irgendwen zitieren, dass es wirklich nur für diese Love als Ausnahme gemacht wurde, weil sie da so gut vernetzt ist, oder ist es eine Vermutung deinerseits, oder das glaubst du, dass halt wieder wegen da... Nee, das ist eine Vermutung meinerseits. Aber hier, Nathan Grayson. Allseits beliebte, okay. Nathan Grayson. Ne? Ja. Nee, natürlich, ich kann da nur spekulieren drüber. Vielleicht sitzt ein Kumpel von ihr bei Steam da, wo man die Stempel oder die Spiele macht. Vielleicht, was weiß ich. Ja? Aber klar, da bin ich am Spekulieren. Ich bin ja nicht bei Steam oder irgendwie da in der Clique. Naja, meine Güte, 2017 und immer noch so Themen, die eigentlich ins Jahr 2014 perfekt reinpassen würden, was? Ja, ich fand's ganz schön, dass da mal wieder was, was kommt. Wo denn, ah ja, ist gut, dass Gamergate immer noch aufpasst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gamergate muss erwachsen werden. Die müssen sich mit muslimischer Immigration befassen. Natürlich. Nein, ja, wir hatten noch den Muslim-Ban in den USA, der ein Ban von Ländern war, die instabil sind, halt Failed States oder nahe am Failed State dran sein Länder sind. Und hier in dem Artikel sieht man weiter unten eine Umfrage zum Runterscrollen würde man also weiter unten irgendwo kommt das schöne Bild. Da ist das Bild. Man in Belgien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Australien, UK und Ungarn und Polen nachgefragt. Und eher, ich weiß nicht. Kannst du nochmal rausholen, damit man die Frage sieht, die genaue? Okay. Und später wurde das dann auch aufgegriffen von sogar noch der Trump-Administration, also die Studie. Das fand ich ganz interessant. Also, das ist mal ein deutliches Bild. Die Frage ist jetzt immer, also die Grüne, die haben ja hier den Verein Mehr Direkte Demokratie, was mal so eine kleine NGO-Vereinsgeschichte war, die sich dafür stark gemacht haben, dass es halt in Deutschland mehr direkte Demokratie gibt und mehr Volksentscheide. Und ich frage mich jetzt, ob sie in dem Fall dann immer noch Volksentscheide haben wollen. Das ist halt so, was du mit Volksentscheiden immer hast. Das war wie mit dem Minarettverbot. Ja. Also das hier ist ja jetzt auch wirklich eine Position, das ist, der Muslim-Ban ist ja nicht diese Aussage. Der Muslim-Ban, welche Länder sind das nochmal? Das sind Irak, Iran, Syrien, Libyen, Jemen und Somalia. Und ich glaube, ein Tschad ist es noch. Und dann das waren, glaube ich, die 7 Länder. Das soll nicht die Frage, die oben drüber steht. Und darüber steht halt mainly Muslim Countries. Und ja, da würde halt zum Beispiel auch Indonesien reingehören. Ich glaube, Thailand würde da reingehören. Pakistan würde da reingehören. Ja. Und darauf bezieht sich ja dieser Gesetzesvorschlag oder diese was weiß ich, war das eine Executive Order, die Trump da durchgeführt hat? Die bezieht sich halt überhaupt nicht auf mainly Muslim countries. Ja, ich weiß. Also da würde wahrscheinlich der Umfragewert noch mal wesentlich heftiger ausfallen. Ja, definitiv. Also wenn du schon so eine generelle Ablehnung hast, wenn du dann noch herausstellst, das ist ein Failed State, was Probleme massiv mit Terror und Gewalt in der Gesellschaft hat, dann ist es ja noch mal anders. Also, aber na gut, man muss auch dazu sagen, dass die meisten Leute natürlich nicht wissen, dass Indonesien ein Land mit der, ich glaube, Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Aber von wegen direkte Demokratie, ich habe mich das auch schon bezüglich der AfD gefragt, ob die dann, sagen wir mal, wenn es jetzt genau andersrum gewesen wäre, und oder es ist, wir gucken ein Jahr weiter und es ist genau andersrum, die AfD ist dran und das so ein Umfrageergebnis liefert eben das an, ja, was anderes eben, dass die Leute eben wollen, dass die Ausländer weiterkommen. Ob die sich dann noch halten würden, habe ich mich so ja mal gefragt. Also in meinen Augen ist das direkte Demokratie-Argument in Deutschland einfach so eine Worthülse, die die Opposition laut rausplärrt, bis sie an die Macht kommt. Ja. Ja, direkte also Demokratie will man immer, bis man an irgendeine Stelle kommt, wo die Mehrheit der Leute gegen einen steht. Eben, das ja, ich auch, ja. Ja, ich meine, es kommt natürlich ein bisschen auf die Verteilung der Leute an. So, wenn du dann in Amiland guckst mit den Stimmenzahl, Hillary hatte eigentlich mehr Stimmen oder so. Aber die Leute wären ja alle aus der Stadt gewesen, die für Hillary gewählt hätten. Ne? Also ist ja praktisch, wenn man das jetzt nicht ein bisschen auch aufteilt mit Wahlmännern, dann wird es auch ein bisschen ungerecht, weil die Leute dann vom Land ja unterberücksichtigt werden, sozusagen. Wissen? Ja, wie man das dann organisiert, wer da welche Stärke hat, ist ja eine andere Frage. Aber andere Beispiele gibt es ja aus Amerika, wie das laufen kann mit der direkten Demokratie. Zum Beispiel haben sie ja 2008, als Obama gewählt wurde, haben sie ja mit Volksentscheid, der von den Mormonen finanziert wurde, die gleichgeschlechtliche Ehe wieder gekippt. Ja, die Amis haben so eine Angewohnheit, dass sie das dann machen, wenn die Leute das wollen, ne? Bei uns nicht unbedingt. Naja, die haben es gekippt und danach hat es ein Gericht wieder eingeführt und gesagt, doch, das könnt ihr nicht kippen, das ist unconstitutional, wenn ihr das kippt. Okay. Ja, weil die Mormonen halt gesagt haben, nein, das geht nicht, Homo-Ehe in Kalifornien, wo wir überhaupt nicht leben. Ja. Und das war ja dann so ein riesen Ding, wo halt auch viele von den Schwarzen und von den Hispanics, die da für Obama gewählt haben, natürlich mit einer großen Mehrheit trotzdem halt gegen die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt haben. Ja, weil die halt teilweise ziemlich christlich unterwegs sind, ne, mit von wegen, das ist alles Sünde. Und so. Da habe ich gestern einen genialen Artikel gelesen. Das war ein Journalist, der meinte, oder also kein Journalist, ein Blogger, aber es war halt ein Artikel darüber, dass Weiße Homosexualität erfunden haben, um die Schwarzen in den USA zu unterdrücken. Und dass Homosexualität urweiß ist und dass man Homosexualität bekämpfen muss, weil der weiße Teufel das ausgeheckt hat. We was heterosexuals and shit. Ja, aber wenn man jetzt nicht groß implizieren möchte, dass Weiße irgendwie eine überlegene Form von ganz anderer Form von Ethnie ist und andere Leute einfach erschaffen hat und die genetisch manipuliert hat, dann haben Weiße Homosexualität nicht erfunden. Also, es macht ja auch gar keinen Sinn. Es war halt nur so ein schwarzer Nationalist, der irgendwie, keine Ahnung, Schwulen hassen will und irgendwie ist Whitey dran schuld. Das mit dem Heroin und dem AIDS, das lasse ich mir ja unterstellen, aber Homosexualität, jetzt hört es aber auf. Ja. Das sowieso mit den Afroamerikanern, das ist eine echt interessante Dynamik eigentlich, dass die so geschlossen demokratisch sind, also für die Demokratische Partei, weil die Demokratische Partei bei gerade so religiösen Sachen eigentlich immer die ist, die halt gegen das Hardlining geht. Naja. Und die afroamerikanische Bevölkerung ist aber zu richtig großen Anteilen sehr religiös. Kommt halt darauf an, immer auf das Thema und auf den Bereich. Also ich meine, die Demokraten waren die Sklavenhalterpartei. Die Republikaner haben ja, also Lincoln war ja der erste republikanische Präsident und die waren dagegen. Ja, na gut, da gab es ja nochmal ein bisschen Shift in der Partei. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich so historisch bedingt. Das soll aber auch daran gelegen haben, dass sich das nicht wirklich gelohnt hat mit der Sklaverei. Also die auf die aufzupassen und so weiter, die in Line zu halten, das ist auch nicht so billig gewesen halt im Prinzip. Deswegen war das auch sinnvoll, wirtschaftlich davon abzugehen. Leibeigenschaft hat doch auch jahrhundertelang funktioniert. Ja, man muss die Leute, wenn sie weglaufen, ja einfangen. Dann musst du dann andere Leute für haben. Und du musst die Es ist einfacher, wenn die Leute unter freien Stücken zum Arbeiten zu dir kommen. Ja, das auch. Macht das mehr Bock, dann sind die leistungsfähiger und so weiter. Ja, ja. Das ganze moderne Managementprogramm. Genau. Nordrhein-Westfalen, das verlorene Land. Ja, wir werden Nordrhein-Westfalen, da ist ja oftmals die SPD am Drücker und irgendwie ist in Nordrhein-Westfalen vieles nicht so gut, wie zum Beispiel Schulen, Straßen, Gesundheit, Kriminalität, generell Sicherheit. Ja, Armut, etc., etc. Irgendwie wäre in Nordrhein-Westfalen die soziale Partei der SPD und die kriegen es irgendwie schon ziemlich lange nicht so richtig gebacken. Und man kann jetzt immer sagen, ha, Kohleindustrie und Industrie wandert ab und so und ja, ja, aber irgendwie kann man sich da vielleicht als Staat dann auch was einfallen lassen. Weiß ich was. Aber irgendwie so NRW sollte halt zu Potte kommen. Aha. Ja, stattdessen räumen sie überall die Stellen für die Frauen frei. Ja, ich habe gehört von der Polizei, dass da auch ein bisschen Ärger sein soll, weil da überall nur die Frauen befördert werden. Ja, ja und bei der Polizei in NRW ist es mittlerweile so, dass es eine Frauenquote gibt. Sozusagen eine Frau, ein Mann kann Streife laufen, weil wenn es zwei Frauen sind, sind es oftmals mit der Situation überfordert, wenn dann Leute gewalttätig sind. Machen die nicht meines Wissens nach. Also es gehen keine zwei Frauen gehen nicht auf Streife zusammen. Nur wenn sie zwei Pferde auch haben, dann. Bei uns hier. Kann ich mein Love Parade und keine Ahnung. Also, wir haben ja auch eine Weile in NRW gewohnt und die Verwaltung dort war halt schon auch ziemlich cool. Ich habe zum Beispiel, als ich geheiratet habe, gehe ich dann aufs Rathaus, sage so, was geht's so? Ich habe geheiratet, muss ich das irgendwie mir erzählen oder so? Ihr seid doch der Staat, ihr wollt es doch bestimmt wissen. Und dann sagt mir da der Beamte, nee, das müssen Sie niemandem mitteilen. Denke ich mir so, gut. Okay, dann frage ich nochmal jemand anders. Und dann bin ich nochmal zu einer anderen Person gegangen und dann sagt mir der Beamte, ja, das wäre eine Straftat gewesen, wenn sie das nicht mitgeteilt hätten. Ja. Und dann denke ich mir so, der eine sagt zu mir, ach, halb so wild, passt schon, gehen Sie wieder nach Hause. Und der andere sagt, ja, das wäre nicht so gut gewesen. Da hätten sie eine Strafe bekommen für. Ja, NRW wird hier von vielen Verbrechen heimgesucht. Lauter Leute, die heiraten und es einfach nicht erzählen. Ja. Ja, und auch Verwaltungsangestellte, die genervt sind und dann Scheiße erzählen offensichtlich, ne? Oder geht es an der Motivation oder so. Ja, auf Englisch würde man das dann Illegal Married Couples nennen. Ich fand es auch genial, als meine Frau ihre Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. Da hat die Beamtin meinte dann auch, kriegen Sie es überhaupt hin, Deutsch zu lernen und in so kurzer Zeit und so. Und dann sage ich zu der Beamtin, meine Frau, die hat zwei Studienabschlüsse. Denken Sie, dass ein bisschen Sprache lernen für Sie jetzt der Beinbruch ist? Oh, also auf Deutsch. Weißt du, und dann, keine Ahnung, also ich war dort nicht so glücklich. Das war irgendwie so eine laissez-faire Stimmung zum Arbeiten, die mir missfällt, keine Ahnung. Du bist also, aber auch so ein Schwabe, ich meine, da ist laissez-faire ja ein Schimpfwort. Ja, aber die Schwaben, die waren mal die das ärmste Bundesland von Deutschland. Die Schwaben, die waren übelst, die, weißt du, keine Ahnung, das waren die Syrer von vor 200 Jahren. Von vor 200 Jahren. Nee, aber die Schwaben, die waren ja mal absolut der Scum von Deutschland. Also, weißt du, und mittlerweile ist es so, dass die Linke sagen, ah, kauft nicht bei Schwaben und Schwaben raushaben, wenn die nach Berlin kommen. Den einen Absatz, geh nochmal gerade hoch bis zu dem anderen fettgedruckten. NRW versucht, eine große islamistische Szene in Schach zu halten. Rocker, Hooligans und ausländische Verbrecherclans bringen den überforderten, ausgelaugten Polizeiapparat immer wieder an die Grenzen der Belastbarkeit. Mhm. Ach du Scheiße, PR-Desaster für Nordrhein-Westfalen. Ja, also dort, wo ich gewohnt habe, war zwei Ortschaften weiter das Nest von, ich weiß nicht, von den meisten Deutschen, die sich dem IS angeschlossen haben. Also die haben schon ein ziemlich heftiges Problem dort oben. Aha. Ja, also ich weiß nur, dass halt eben die Polizei ein riesengroßes Problem hat mit diesen Osmanen, Germania heißen die, glaube ich. Ja, das ist so ein Motorradclub, so wie die Hells Angels, könnte man jetzt fast sagen. Jedenfalls sind die auch immer mal wieder mit Verbrechen in Verbindung gebracht worden. Und was jetzt noch da hinzukommt, in den letzten Jahren auch mit Verbindung zum Islamischen Staat, ja, was zum Beispiel das Versorgen mit Waffen und Drogen und solche Sachen betrifft. Ja, also es gibt hier sozusagen schon so eine Art die Anfänge eines Versorgungsnetzwerks, ja, für islamische, für Islamisten, nicht für Muslime, sondern halt für Islamisten. Ja, ja, Dschihad, Tralala. Also, ja. Und ich weiß halt nicht, also SPD, was macht der da so? Ist gut, ich glaube, die Polizei, die verschwendet ganz schön viele Stunden in Nordrhein-Westfalen vor den Fußballstadien, kann das sein? Wenn man das abschaffen würde, wird das auf private Hände geben. Dann würde man auch ein paar Arbeitsplätze schaffen und die Polizei hätte wieder ein bisschen Kapazitäten frei. Also ich finde es eben so ein bisschen, also wie viele Stunden das wirklich sind. Es sind immer auch viele Leute, es sind immer viele, ziemlich viele Polizisten den ganzen Tag und so weiter. 12 Stunden, 14 Stunden und sowas. Ne? Das ist schon viel. Ne? Ja, das Problem ist da aber... Warte mal, es fahren halt auch einige Fußballvereine, die funktionieren. Aber das Problem ist halt auch, dass du da eine gewachsene Struktur hast, durch die ehemaligen Industriestandorte, wo halt einfach in der Zeit, als die sogenannten Gastarbeiter angeworben wurden, unheimlich viele Leute hingezogen sind. Aber die sind der Arbeit nicht hinterhergezogen, sondern sind da geblieben, als diese ganzen Jobs platt gemacht worden sind. Ja, zum Teil. Also Gelsenkirchen hat fast die Hälfte der Einwohner verloren. Ja gut, aber trotzdem sind große Konzentrationen halt geblieben. Ja, ja. Von türkischen oder was auch immer, wo die herkommen, muslimischen Einwanderern. Ja. Also ich will das nicht in Schutz nehmen, aber da hätte man halt früher auch schon mal, aber das kann man bei der SPD oder SPD-Grün-Regierung natürlich nicht verlangen, dass man sich früher mal ernsthaft mit dem Thema Parallelgesellschaft auseinandersetzt, weil das ist ja alles bunt und die haben wir doch geschenkt bekommen. Da werden wir uns da jetzt nicht irgendwie... Ne? Ja, solange Leute Arbeit hatten, war das nicht so ein Problem. Ja? Ja. Aber wenn das nachlässt und die hängen dann noch rum sozusagen, dann werden die eben ein bisschen zum Problem. Ich meine, ja. Also da haben sie dieses strukturwandelmäßig haben sie das nicht gut auf die Kette gekriegt hier. Da haben sie die ganzen Industriedinger, nämlich Hallen und so weiter, haben sie dann zu irgendwelchen Museen gemacht oder so, ja. Das ist nicht nur so bedingt. Das ja. Aber das Ding ist halt auch mit, wenn die Industrie wegfällt. Also ich habe ja Verständnis dafür, dass du dann auch sozusagen eine Down-Period hast oder dass es halt mal dann nicht so gut läuft, wenn dann plötzlich viele Arbeitsplätze verloren gehen. Aber das Ding ist halt, ja, komm halt zu Potte, mach halt was, überleg dir was, mach ein Programm von der Regierung, wo du Geld für Startups raushaust oder sowas. Du musst halt, also für mich ist es halt so, keine Ahnung, in Sachsen tun sie Mikrochips herstellen, zum Beispiel. Ja, in Dortmund haben sie so ein Leuchtturmprojekt gemacht, haben sie ein grünes U hingestellt, das uralte Brauerei U, haben sie dann neu umgebaut und so eine Location halt, ja. Kultur, ja, oder eben, ne? Weiß ich nicht. Oder weißt du, mach Bierbrauwettbewerbe und versuch viel Bier zu brauen und tut es dann irgendwie, keine Ahnung. Naja, was sich hier angesiedelt hat, sind Logistikunternehmen, ne? Ist ja auch ganz richtig so. Also von hier aus so verteilen ist ja auch in Ordnung. Aber das reicht natürlich lange noch nicht. Ne? Und ja, die Kraft. Und ich meine, Amri Love Parade Silvesternacht, das sagt halt auch schon viel. Und der Schulz, der will, dass Köln für immer bestehen bleibt. Was? Nein, Quatsch. Schulz, der hypt herum und wir werden den Gottkanzler Schulz bekommen und die tun Copy-Paste Trumps Kampagne machen. Und ja, echt mal, ey, das ist ja so peinlich. Copy-Paste Trumps Kampagne machen, die tun Copy-Paste Hillarys Kampagne machen, was Memes angeht. Nein, ich fand die Hillary-Kampagne schon noch schlechter. Also das muss man da erst über die Last im Kopieren schon gut sind, aber halt die Botschaft schlecht ist. Also und generell, was sie so machen oder wer sie sind oder wen sie aufgestellt haben. Aber ich finde sozusagen die Copy-Paste-Kampagne, die sie machen, ist nicht so schlecht organisiert. Das meine ich so. Tja, aber jetzt steigen doch so viele Leute wieder ein bei der FDP. Ja. Nicht bei der FDP, bei SPD. Was meinst du jetzt konkret mit Copy-Paste, wenn ich fragen darf? Dass sie Donald Trump-Memes nehmen, die auf Arte Donald gepostet worden sind und dann Schulzkopf rein editieren und sich dann à la Internet Akbar darum bemühen, den Gottkanzler einzusetzen. I see. Ja, verstehe. Okay. Und ich meine hier zum Beispiel Hackathon. Da haben sie einen Wettbewerb, wo die Leute irgendwelche Sachen schreiben sollen, also irgendwelche Skripte. Und es geht darum, jetzt das Skript nicht direkt fertigzustellen, sondern um die besten Ideen. Und die wollen zum Beispiel einen Bot, der andere Bots erkennen kann. Und ja, soll wahrscheinlich beim Krieg gegen Fake News helfen. Und es ist halt, ich weiß nicht. Ja, die SPD wuselt so vor sich hin, ne? Spitzenmäßig, ey. Ja, die kümmern sich immer ganz kurz vor der Wahl so, oh shit, nichts läuft, was tun wir? Ja, und dann jetzt sich nur noch mit sich selbst zu beschäftigen, ist bestimmt nicht die Lösung, ey. Ja, vor allem eine App, was ist das da unten in der letzten Zeile? Eine App herauskommen, über die Genossen auf eine Plattform Bilder hochladen können. Juhu. Wow. Spaß und Gamification-Faktor. Und das zeigt, dass die SPD freundlich durch die Welt läuft. Ach du Scheiße, ey. Ja, das ist halt schon, ich fremdschäme mich richtig übel bei dem ganzen Kram. Die Hillary-Kampagne, die war ja echt peinlich, so dieses I'm with her. Und das hier ist für mich so auf dem gleichen Niveau. Das ist so, wir sind hip. How do you do, fellow kids? Fehlt eigentlich nur der Slogan, der aus drei Schlagwörtern besteht oder so. Ne? Irgendwie drei Hauptwörter mit Punkt abgetrennt. Ja. Wir dienen Deutschland. Ja, macht. Die Sache ist, der Kopf von Trump macht sich auf einem Gott-Imperator-Bild halt einfach sehr gut. Und der von Schulz nicht. Nope. Da braucht man ein bisschen wallendes Haar für. Aber der Schulz erinnert mich auch ein bisschen an seinen Vorgänger, an den Steinbrück, weil er auch ja, eben so Wohltaten verspricht, aber nicht sagt, in welche Richtung das gehen soll. Ne? Wohltaten, der war zwar an der Agenda 2010 beteiligt, also Wohltaten, leck mich am Arsch. Ey. Ich traue dem auch nicht mal einen Weg, ehrlich gesagt, dem Schulz. Niemand traut der SPD mehr. Noch nicht ganz klar ist, okay. Ob Sankt Martin höchstpersönlich den Teilnehmern des Code-Marathons erscheinen wird. Das ist so peinlich. Oh, St. Martin. Ist das jetzt so ein Pflichttraining für die SPD? Sorry. Martin ist immer für eine Überraschung gut. Damit ihr es wisst. Ja, wenn ich den Typen ansehe, da denke ich, Mann, das ist der spontanste Kerl, den es gibt. Ja, wenn ich den ansehe, dann denke ich mir, Krypto-Jude. Er hat sich aber die Memes auch schon selber angeguckt. Die ganzen Memes, ja. Die Memes. Die Humboldt-Universität zu Berlin. Genau, die Humboldt-Universität, die wird besetzt und der Teil von den Sozialwissenschaften wird besetzt und die fordern mehr Geld zum, keine Ahnung, sich am Sack kratzen oder so, weil sie studieren und nicht genügend Geld haben. Außerdem wollen sie ein Ballbecken mit Bällen drinne, so wie im Ikea. Das wollen sie auch und Holm, der andere Holm, den wollen sie auch und keine Ahnung. Irgendwelche Studenten fordern irgendwas und ich würde gerne vorschlagen, dass man einfach die komplette Fachschaft schließen tut. Die können ja ein Patreon aufmachen und gucken, wie weit sie kommen mit der Finanzierung. Weißt du, was die neueste Entwicklung da ist? Hm? Der Holm darf bleiben. Finde ich gut. Ja, der Holm darf bleiben, weil die lang genug gejammert haben und er sich entschuldigt hat. Was hatte der denn gemacht? Der war bei der Stasi und hatte das der Humboldt-Universität bei der Einstellung verschwiegen. Na gut, das ist ja kein Ausschlusskriterium. Ja, aber sie hatten ihn schon gekündigt. Ja. Und dann kamen die lieben Kleinen und haben halt so lange rumkrakeelt, bis sie ihren Willen bekommen haben. Irgendwo, finde ich, ist da auch eine Erziehung nötig. Wenn wir jedem Scheiß nachgeben... Ich meine, ich bin ja auch dafür, dass wenn Leute, ich weiß nicht, Reue gezeigt haben oder eine Strafe abgesessen hat, dass man denen eine neue Chance gibt. Aber Sachen zu verschweigen, dann kommen sie raus, dann bekommt man Konsequenzen, dann gibt es einen kleinen Personenkult, der sich für einen einsetzt und dann darf man die Regeln brechen. Es irgendwie widerspricht meinem Gerechtigkeitssinn. Also ich weiß nicht. Und ja auch nicht, wie die Frau Kahane ganz zufällig zur Stasi gekommen und hat dann nur ein bisschen rumgemacht, sondern der Typ hat sich für eine Offizierslaufbahn einschreiben lassen bei der Staatssicherheit. Also sorry, das ist nicht irgendwie, das war ein wahrer Gläubiger. Aber was ist das jetzt auch? Immer sind diese Sozialwissenschaftler-Leute am mehr Geld fordern. Und dann, wir brauchen hier bezahlte Stellen und wir brauchen hier bezahlte Stellen. Was brauchen die denn? Brauchen die irgendwie einen kleinen Nuklearreaktor, wo sie ihre Experimente durchführen können oder sowas? Bedingt, ja. Oder irgendwie Kernspintomographen oder Mikroskope oder so? Wenn man die Gesellschaft auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, ob sie sich dann besser spalten lässt. Also ich wüsste, wie man Berlin wieder großartig macht. Man tut hier komplett den Teil streichen, man nimmt die Gelder, und dann tut man die in einen Pott reintun, wo sich Startups bewerben können, die eine originelle Idee haben. Weil in Deutschland findet man keine Bank, die in Unternehmen Geld investieren möchte, wenn es die Idee nicht schon gibt. Du kannst zur Bank gehen und sagen, ich will ein zweites Facebook gründen, aber du kannst nicht mit einer originellen Idee ankommen. Und dann in der Hoffnung, dass von den 400 Startups, die finanziert werden, zumindest eins überlebt und tatsächlich eine Firma wird, was eine gute Quote wäre, und dann könnte sich Berlin da mit, was weiß ich, Kraut-Twitter finanzieren oder so, was weiß ich. Das wäre meine Idee, was ich mit Berlin machen würde. Ja, die wollen wahrscheinlich weiterhin Humbug finanzieren, keine Ahnung. Das ist aber auch nur dein Plan B, falls du keine Nuklearwaffen bekommst, oder? Ja, das stimmt. Oh, ist doch noch Fasching. Weiter unten kommen echt gute News. Da tut Deutschland Gesicht zeigen und steht ein für dass das Bild nicht gezeigt werden soll, weil man ja damit nur Probleme macht und weil das ja unangenehm ist. Und man darf ja keine unangenehmen Sachen sagen und deswegen ist das Bild nicht erlaubt und das ist nicht in Ordnung, weil jemand, der mit einem Stift eine Waffe kaputt macht, mit einer Friedenstaube, so ein hasserfülltes Bild, das geht einfach nicht. Das können wir in Deutschland nicht gebrauchen. Da kommt der Ludendorff zurück und der Röhm, wenn das Bild gezeigt wird, das ist ich bin so froh, dass sie das zensiert haben. Ich ist ja auch ein Horrorclown. Ja, ein Horrorclown und der andere, das ist kein wahrer Muslim. Ja, oder nee, kein wahrer RAFler. Also erstmal der Typ in Schwarz da, also es gibt eine gute Begründung dafür, dass das zensiert wird, da bin ich mir sicher. Nämlich der Typ da in Schwarz, der hat nichts mit dem Islam zu tun, aber das eigentliche Problem ist Idefix da, weil Hunde sind im Islam nicht sehr gut angesehen. Deswegen ist, dass der da dem ans Bein pinkelt, das ist eine Beleidigung gegen den gesamten Islam und sehr islamophob. Ja, beides gleichzeitig. Ne? Macht schon Sinn, ne? Aber ich fühle mich auf jeden Fall bereits sicherer, dass man einen Comic nicht veröffentlichen darf, weil Leute in ihren Gefühlen verletzt sind. Ich fühle mich auch keine wahnsinnig Satire mehr sicher. Sowas. Ja. Das geht einfach mal auf mit einem Böllergürtel. Ja, ich finde auch die Grundmessage hiervon wirklich einfach nur Hass erfüllt. Friedenstaube, wo kommen wir denn hier hin? Also ekelhaft. Und so funktionieren doch Selbstmordgürtel auch gar nicht, dass man die Stangen einzeln anzünden muss und die alle nicht zünden. Ja, man muss das Samsung Galaxy nehmen, ne? Ja, und ich stell dir mal vor, die Taube, die verschluckt sich hier an dem Pinsel, an den Haaren oder so, die arme Taube. Ja, ich glaube hier, die Taube steht auch mit ihrer Weisheit, also für die weiße Rasse, für die Überlegenheit der weißen Menschen und ist deswegen ein Nazi-Symbol. Genau, und ich glaube, das deswegen wurde dass das nur weiße Menschen friedlich sein können. Ich mache den auch schon ein bisschen aggressiv. Das muss man gleich verbieten. Ja, am besten so schnell wie Pepe den Frosch oder jetzt neuerdings auch die Milch. Ja. Ja. Die Milch macht. Ja. Milch ist ja mittlerweile auch rassistisch. Milch ist ein Zeichen von Nazitum in den USA. Trinkt Ausbildung. Kakao, wenn ihr das Zeug umgeht. Genau, Kakao ist kulturelle Aneignung, ne? Oh, verdammt. Aber ich dachte, es ist von der Farbe halt weniger, weißt du? Da drückst du eher Solidarität aus vielleicht. Ja, aber ja, du tust das ja in deinem Körper. Das ist ja quasi so, als würdest du diese ganze Kultur verschlingen. Aber ist es dann nicht Blackfacing, wenn ich meine Milch mit Kakao trinke? Und ja, wenn ich Chris Interpretation folge, sollte ich doch mehr Weiße, also mehr Vollmilch trinken, weil ich dann die Nazis runterschlucke. Okay, genau. Okay. Nein, Leute, ich verstehe das auch nicht alles. Es gibt da schon so eine evolutionsbiologischen Hintergrund für so eine Basis halt, dass Weiße eher das Enzym ausgebaut haben, um Laktose besser zu verarbeiten. Und deshalb können sie Milch trinken. Und aber das dann hochzublasen zu, jetzt ist hier Milch ist so ein Symbol für Rassismus und oh, nee. Ja, das, ich glaube, das war wegen der Shia LaBeouf-Sache vor der Webcam, weil da plötzlich Leute mit riesen Kannen Milch aufgetaucht sind. Und die da vor der Webcam getrunken haben. Und dann fingen plötzlich die Artikel an mit Milch, das neue Symbol für White Supremacy oder was sie gesagt haben. Nee, da war noch ein anderer Vorfall, wahrscheinlich sogar noch davor. Dass Leute sich vor die Kamera gestellt haben, Milch getrunken haben, das war einfach nur wahrscheinlich so eben darauf aufbauen, wozu ich jetzt gleich komme. Der Punkt war, da stand so ein Typ da und hat dann einem anderen Typen erklärt, dass Milch rassistisch sei. Und ja klar, aber da gab es einen Vorfall davor, wo ein Motorhead-Fan mit einer riesen Milchkanne da stand, mit so einem, was sie da haben, diese Gallonen-Dinger. Okay. Wird das noch zum Ende, oder? Na, die Historie des He Will Not Divide Us Streams ist eine lange und komplizierte. Ich glaube auch, ja. Und sag nur, trinkt Milch, liebe Leute. White Power. So ähnlich wie die lange Geschichte um Gambia herum. Fest, das schneide ich auch raus. Gambia vergeben Gambia 340 Millionen Dollar, damit ihr das alle wisst. Wisst ihr, wo Gambia auf der Karte ist? Nee, aber wenn die damit schon gerettet sind, kann das nicht so groß sein, oder? Westafrika? Afrika, ja. Ich sag Mittelafrika. Oh, da steht sogar. Ist das nicht so ein Zwergenstaat? Das ist eigentlich ja, nur ein Fluss und so ein bisschen Land rechts und links. Ja, ja, das ist halt in dem Teil, wo es in Afrika nicht so gut ist mit Sachen Hunger und Arbeit und Menschenrechte und so. Und wir werden eventuell viele Flüchtlinge direkt aus der Region bekommen. Und sozusagen ein Countermeasurement, dass die EU dort direkt vor Ort Geld investiert. Und die Regierung ist aber eigentlich bankrott. Und die Frage ist halt, wenn du es geschafft hast, dich runterzuwirtschaften, ist nicht vielleicht so eine Neustrukturierung sinnvoll? Also hat es jetzt wirklich dann nur irgendwie an einer Wirtschaftsflaute gelegen und du würdest ja wieder auf die Beine kommen? Oder ist halt einfach Missmanagement und Korruption zu weit verbreitet? Und das Ding ist, die haben jetzt einen neuen Präsidenten, nachdem sie den alten erst unter Gewaltandrohung irgendwie dazu bringen mussten, seinen Sitz aufzugeben. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die dann sagen, ja, okay, jetzt ist da die Möglichkeit für so einen Neuanfang gegeben und deswegen greifen wir denen unter die Arme. Aber das ist auch nur eine Schätze. Um sozusagen Regierungswechsel einfacher zu machen. Das Ding ist halt mit, wenn du Entwicklungshilfe gibst, du musst halt auch immer ein bisschen danach schauen, dass das Land Reformen in die richtige Richtung macht, à la Demokratie, à la Menschenrechte, à la Akbar, damit das halt auch gut funktioniert. Also, aber ja, ich wusste, dass alle Gambia sehr stark interessiert, deswegen dachte ich mir, poste ich das hier mal. Ja, von einer Bananenrepublik in die andere. Ja. Todesdrohung. Todesdrohung gegen AfD-Parteitag in Kölner Hotel. Nee, wegen. Ja, wegen. Ja, also Leute, die in einem Hotel einen normalen Job haben und die halt ihrer Arbeit nachgehen, die gehen dann ans Telefon und hören dann, ihr habt die AfD, wie könnt ihr nur, ich würde dich umbringen, wenn ich dich auf der Straße sehe, dann zeige ich dir, wie arg ich die Arbeiterschaft mag und das Proletariat, was arbeiten muss und werde dich schlagen und so. Ich finde es genial, weißt du, kein Bock auf Nazis, Antifa, tralala, die dann Bürger, unbeteiligte Bürger belästigen, die einfach nur Mitarbeiter in einem scheiß Unternehmen sind, was ein Hotel ist, was einfach Geld damit verdient, wenn Leute irgendeinen Kongress haben. Und AfD ist ja zum Abschuss freigegeben und ganz ehrlich, Leute, damit gebt ihr ihnen eine Opferrolle und dann können sie sich als Opfer inszenieren und ich mag Opferkulte nicht. Ja, so, aber die, keine Ahnung. Die sind in der Situation ja die Opfer. Also na gut, ja, die AfD spezifisch so nicht, aber by extension. Und das ist das Schlimme. Wir machen einfach keinen politischen Diskurs, das ist einfach unterirdisch. Und ich meine, so, keine Ahnung, weißt du, Antifa-Leute, geh doch nach Tunesien. In Tunesien, die brauchen Hilfe in NGOs, Demokratie aufbauen, keine Ahnung. Setz dich dort für die Zivilgesellschaft ein oder in Libyen. Fahr mal dorthin und guck dir an, wie zerstörte Städte aussehen und so. Versuch dort Menschen zu helfen. Wem hilfst du hier mit Todesdrohungen gegen Maritim? Gegen Mitarbeiter dort. Ja, also, ich weiß nicht, ich würde sogar die Todesdrohungen, das ist nicht mal das, was mich am meisten stört bei der Sache, weil sobald Antifa irgendwo einsteigt, passiert sowas halt. Weil zweckheilig die Mittel für die. Aber was ich interessant fand bei der Sache, da war, dass es sondern viele Boykottaufrufe gegen Maritim an sich gegeben hat. Und da war ich verstehe nicht, wie die auf die Idee kommen, dass das irgendwie, also jetzt moralisch okay ist. Weil, also in meinen Augen hat das Maritim hier, wenn es überhaupt eine Diskussion dazu gab, bei denen intern, höchstwahrscheinlich, also wenn es jetzt selbst keine AfD-Unterstützer gibt, wo ich keine Anzeichen für gesehen habe, das hat niemand behauptet bisher. Aber die haben sich dafür entschieden, unpolitisch zu sein. Die haben sich entschieden, okay, wir verweigern hier niemandem wegen politischer Position eine Dienstleistung. Und das finde ich absolut hundertprozentig professionell. Und wenn sie es gemacht hätten, wäre ich für einen Boykott, weil sie dann eine politische Position bezogen haben und damit den politischen Ring betreten haben. Ja, weil das Ding ist doch auch, wenn du jetzt als Antifa-Spaß dann irgendwo in Deutschland rumreisen tust und dann in ein Hotel reingehst, dich angucken und sagen, deine Art wollen wir hier nicht. Das ist doch scheiße. Keine Ahnung. Hahaha, ein Hotel. Das geht auch wieder auf das raus, was Jordan Peterson sagt. Nämlich, dass bei der ganzen Political Correctness-Sache jetzt, der nächste Schritt ist, dass nicht mehr gesagt wird, es gibt Sachen, die dürft ihr nicht sagen, sondern dass gesagt wird, ihr müsst bestimmte Sachen sagen, ihr müsst bestimmte Positionen haben, ihr müsst bestimmte Sachen machen. Und bei der Sache, da wird im Prinzip gefordert, dass diskriminiert wird. Ja, Kultur, politische Einstellung. Kulturmarxismus, die wollen totalitäre Scheiße machen und die Leute einfach nur beherrschen, wortwörtlich, ist ein Machtinstrument von Pseudomarxisten. Wie kommst du darauf, wenn du eigentlich doch links bist, dann die Mitarbeiter zu gängeln dort? Dann kannst du den Firmenchef doch anrufen. Aber was gammelt ihr die Mitarbeiter von denen an? Ihr habt nicht Arme gern, ihr hasst Reiche. Das ist euer Problem. Aber es geht ja... Neidkultur. Es sind ja nicht mal nur die Antifa-Leute. Also ich folge Gerd Postel auf Twitter. Das ist... dürfte vielleicht manchen Leuten bekannt sein als Deutschlands berühmtester Hochstapler, ehemaliger. Und der ist eher so, also ich möchte jetzt nicht hier anfangen, den Gutmenschen zu nennen, aber der ist halt eher so bei den Sachen eher Stereotyp auf den Positionen, die wir kritisieren. Und ich folge dem halt einfach nur so, damit ich nicht in der Bubble bin und weil ich den ganz lustig finde. Aber der hat zum Beispiel zu dem Boykott aufgerufen und das ist kein Hardliner irgendwie politisch. Und ich glaube, das gibt es viel, dass einfach Leute, oh ja, nö, das ist okay, jetzt hier einem Unternehmen Schaden zuzufügen, was es ja ist, jetzt nicht die Morddrohung, sondern wirklich finanzieller Schaden, weil sie unpolitisch geblieben sind. Aber ich finde das absolut unmoralisch. Ja, bei Facebook ging auch eine Liste rum mit mehreren Veranstaltungen, die angeblich in maritimen Hotels in der Vergangenheit gewesen sein sollen. Unter anderem auch eine Rede von Gerd Wilders. Das wurde dann so hingedreht, als würden die halt das machen. Also ich habe es jetzt noch nicht recherchiert, aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass auch alle möglichen anderen Parteien irgendwelche Veranstaltungen in maritimen Hotels abhalten. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das dann nur irgendwie beschränken auf solche Leute. Ja, aber das ist doch lustig. Tolle Antikapitalisten sind. Warum machen sie das dann nicht auch bei so, was weiß ich, Investmentbanker-Tagungen und den ganzen Sachen? Also sie könnten doch dann auch gegen den Kapitalismus was tun. Tun sie aber nicht. Sie tun nur was gegen ihre politischen Feinde. Ja, mit der Begründung, dass es Menschenfeinde werden oder so, kann man sich da alles rausnehmen. Ja. Und das wird halt in meinen Augen noch einfach ganz lustig für die, wenn die jetzt großen Boykott organisieren und dann das Maritim feststellt, wir haben ein halbes Promille weniger Bestellungen. Dann denken die sich so, also wenn die gegen uns meckern und schimpfen, müssen wir eh nichts machen, weil die sind eh nicht oft in unseren Hotels. Also ein Boykott finde ich generell auch immer sehr fragwürdig, weil... Wenn du dir nicht ziemlich sicher bist, dass deine Bewegung ziemlich groß ist und wirklich viele Leute aus allen Teilen der Gesellschaft hinter sich hat, dann würde ich nie im Leben für einen Boykott einstehen. Weil das dann sozusagen der Test, wie groß seid ihr denn auch wirklich? Und wenn es dann nach hinten losgeht, dann wird auch niemand mehr in der Zukunft mit euch reden. Also, wenn ihr irgendwelche Demands habt oder irgendwas anklagen wollt, das Maritimhotel, keine Ahnung, Handtücher hat, die Umwelt vergiften und man muss da, keine Ahnung, antikapitalistische Öko-Baumwolle verwenden oder so. Das wäre ja nochmal was anderes, wo dann wirklich ein aktives Verhalten vom Hotel kritisiert wird. Aber ich finde das interessant, weil die Diskussion hatten wir ja bei Gamergate auch, als die E-Mail-Kampagne angefangen wurde gegen die Werbepartner von den verschiedenen Journalismusseiten. Und als die angeschrieben wurden und denen gezeigt wurde, hier, wusstet ihr, dass die Journalisten auf der Seite, wo eure Werbung steht, das hier schreiben? Und wusstet ihr, dass die aktiv ihre eigentliche Zielgruppe anfeinden und so weiter? Und also ich würde gern wissen, ob das in den etwas linksradikaleren Kreisen auch so diskutiert wird. Weil es gab ja bei Gamergate viele, die da dagegen waren, gegen diese E-Mail-Aktionen. Ich war da auch dagegen. Also ich fand es okay, weil es gab bei den jeweiligen Medienunternehmen unmoralisches Verhalten, das man halt angeprangert hat. E-Mails, nicht die Boykott, der Boykott selber. Ja, diskutieren tun die, glaube ich, alles, aber ob die zu einem Schluss kommen und dann gemeinsam an einem gemeinsamen Strang ziehen, den Eindruck habe ich nicht so. Ja. Diskutieren tun die alles. Nur die NSA kann uns helfen. Wir brauchen mal einen Insider in so linken Gruppen, der uns ein bisschen da Informationen liefern kann. Das wäre interessant. Ja, dann müssen genau, wir bewerbt euch. Wir haben auch ein bisschen Budget gekriegt, weil wir so kontrollierte Opposition machen. Aber ich kann nichts versprechen. Bitte Bewerbung mit Lebenslauf, aber wird nicht zurückgeschickt. Wir sind außerhalb des Rechtsstaats. Ja, das fand ich auf jeden Fall, also ich habe jetzt erstmal nur die Überschrift gesehen, aber das ist ja schon mal der reine Wahnsinn, nur die NSA kann uns helfen. Nee, es fängt viel früher an. Trumps Regime. Ja, stimmt. Regime, okay, ja gut. Jetzt weiß ich, wo der Artikel steht. Alles ja, Unterdrückungsregime. Also da haben wir es mit emotionaler Sprache und Übertreibung und so weiter, ne? Okay, ja, Fake News erkannt. Herr Stöcker, musst du jetzt auch in die Kolumnenabteilung wechseln oder wie verstehe ich das? Keine Ahnung, ich habe den noch nicht erlebt. Was hat der für eine Vergangenheit? Ich habe aber schon lange, also ich meine, der ist schon lange beim Spiegel. Scroll mal runter, ob ein Tier gerettet wird auf spektakuläre Art und Weise. Ja, hier, so ein... Das ist ein Tier retten, nicht spektakulär. Ein Orange-Utan vor sich selbst gerettet. Das ist bestimmt aus Hermelinfell, die Hemden. Ja, ich weiß, ich habe den Artikel selber nicht gelesen. Ich fand die Überschrift nur so dumm. Ja, das hat den einer gelesen von uns? Ich würde mal annehmen, wenn Abel ihn reingestellt hat und bisher noch keiner was gesagt hat. Sieht schlecht aus. Wollen wir dann durchgehen kurz? Weil der klingt ja schon. Ja, ich scroll jetzt hier schnell drüber. Ne? Also im Prinzip, die machen halt immer noch das, was sie wollen, ja. Und jetzt hier, kommen wir jetzt hier zu Trump. Ja, also, ja, ist ja super, wenn wir Geheimdienste haben, die sich nicht ordentlich der Regierung unterstellen und die nicht wirklich belangbar sind für das, was sie tun. Ich finde es gut. Rechtsfreier Raum gilt es zu beschützen. Ja, in anderen Ländern nennt man das dann tiefer Staat oder so. Ja, ich meine, die Leute wundern sich ja auch. Also, was eigentlich der Artikel anspricht, ist der tiefe Staat, weil man sieht ja in den USA, dass zwischen George Bush und Obama in der Sachen Außenpolitik in den USA sich so gut wie nichts ändert. Dass da halt kein wirklicher Wandel durch die Person oben stattfindet. Und der tiefe Staat, sozusagen einfach Leute, die bestimmte Policies oder Politik vertreten, die jetzt in Ämtern sind, wo man nicht rausgewählt werden kann, die können so ein bisschen ihre eigene Politik machen. Und im Grunde ist sozusagen der Vorschlag, dass man darauf hoffen kann, dass der tiefe Staat mit Trump nicht zufrieden ist und deswegen der NSA auch gegen Trump vorgehen wird. Weil der Establishment-Kandidat wäre ja Hillary gewesen, die hätte ja auch Verbindung zum tiefen Staat gehabt. Es war auch in den Leaks von der Hillary, there was an unofficial meeting called the Shadow Government. Und das ist immer, das hört sich nach Riesenverschwörung an, aber es ist halt einfach nur, es gibt Mitarbeiter im Staat, die eine bestimmte politische Ansicht haben und manchmal das Recht ein bisschen in die Richtung biegen. Da hatten wir doch auch den Oscar Lafontaine, war das, glaube ich? Nee, der Grüne. Innenminister, wie hieß der nochmal? Joschka Fischer. Der Schilly. Hat doch. Schilly? Oder? Wer war denn? Wenn mal. Nee, Joschka Fischer war der Innenminister. Keine Ahnung, auf jeden Fall der Joschka Fischer. Er hat einen Skandal hinbekommen, wo es darum ging, dass beim Visum viel zu viele Visas genehmigt worden sind. Das war Anfang der Nullerjahre. Und der Skandal rausgekommen ist. Und das wäre zum Beispiel so eine, in Anführungszeichen, tiefer Staat hat ihm dabei geholfen, mehr Politik in seinem Ideal zu machen, wie er hätte eigentlich tun dürfen. Und das war dann ein Skandal. Und im Grunde will hier der Spiegel sozusagen hoffen, dass der tiefe Staat weiterhin Beef mit Trump haben wird. Das hat man ja auch schon an dem Russia influenced our election durch sie gesehen, dass der tiefe Staat hier und da ein bisschen so Trump nicht so mag. Und wir müssen jetzt hoffen, dass der NSA die Menschenrechte in den USA wieder einklagt und den Orang-Utan zähmen wird oder so. Das ist das, was sich der Autor bei dem Artikel gedacht hat. Ja, also soweit ich das jetzt verstanden habe, meint er halt eben, weil ja Trump so furchtbar ist und die Engländer Trump mögen, bleibt nur die NSA über quasi. Ja. Zu sagen, nee, das finden wir nicht gut, wenn ihr die Welt jetzt unterjocht und unter euch aufteilt oder so. Wobei ich auch sowas hier, ne, also David Trump, ein linker Gesinnung, unverdächtiger ehemaliger Redenschreiber von George W. Bush, ja genau. Das ist ja halt einer von den sogenannten Neocons, gegen die ja diese ganzen Trump-Sachen und dieses Alt-Right-Ding so ein Aufbäumen war. Also, dass der kein Fan von Donald Trump ist, ist eigentlich auch klar. Das, und vor allem, wenn du hochscrollst, also ich finde dieses ganze Argument wahnwitzig. Kannst du da bleiben. Was in den USA gerade passiert, ist eine nicht abreisende Abfolge von Schocks für alle, die an demokratischen Grundwerte und Institutionen glauben. Ja, was jetzt bitte? NSA ist demokratisch. Ich finde es gut. Sperren Abermillionen von Menschen aufgrund ihrer Herkunft und Religion ohne Ansehen der Personen aus den USA aus. Ja, für 3 Monate und nicht aufgrund der Religion. Ihr Spasten. Ist ja unglaublich. Wenn der Bann das dritte Mal verlängert wird, dann geht bei mir auch eine Augenbraue hoch. Also wenn jetzt 3 Monate das aussetzt, dann denke ich mir, ja, Obama hat das auch schon gemacht. Wow. Also was hat irgendwas von dem, was in dem Absatz steht, bitte mit demokratischen Grundwerten zu tun? Und mit das ist eine andere Politik als der Status Quo, mehr nicht. Dieses ständige Hochspielen der Bedrohung, das ist grenzenlos. Und jetzt wird schon gesagt, ja, die NSA, wo wir noch vor ein paar Jahren wirklich Schiss hatten, dass es auf 1984 zugeht wegen der Überwachung, die ist jetzt unser Freund. Leute, ihr müsst jetzt die NSA mögen. Ach, blöder Schill, ernsthaft. Ja, kommissarische Justizministerin. Furchtbar, oh, der Rechtsstaat, der geht direkt weg. Also ist ja auch gut aus deutscher Sicht natürlich undenkbar, dass Leute schon gleich entlassen werden und nicht erst, nachdem man ihnen vollstes Vertrauen ausgesprochen hat. Was war das denn mit der Yates? War das, was sie gemacht hat, rechtens oder war das wirklich so eine Art Aufbäumung gegen die Regierung? Also sie ist ja Teil der Regierung, aber halt hat sie da... Sie meinte, dass was die Regierung macht, unrechtens ist und hat deswegen das verweigert, eine Anweisung zu folgen, Subordination. Also in Subordination meinst du? Ja, genau. Ja, sorry, aber dann und sie das Entlassen in Kauf für eine aus ihrer Sicht moralische Handlung. Ist doch ein fairer Trade. Und ich habe das mir da jetzt nicht komplett verfolgt, aber war nicht die Yates auch noch eine, die hätte sowieso neu besetzt werden sollen, also ein Posten von der vorherigen Administration? Ja, das schon der Name schon sparisch. Das wird jetzt aber natürlich ausgelassen, ne? Also, aber das ist nicht Fake News, wenn man Sachen auslässt und Sachen in Verbindung bringt, die nicht wirklich zusammenhängen. Ja, es ist wieder halt nur das, wie die Welt sehen und was sie dann meinen, was da alles untergeht. Also, na, es ist ja nichts davon. Verbündete von ganz weit rechts. Was war das denn jetzt hier? Das Einzige, was heutzutage nicht untergeht, ist die Titanic. Ja, White Supremacy. Aber wenn ich diese Scheiße schon alleine lese, dann weiß ich schon. Ja, da ist immer die KKK-Führer. Ja, das war diese eine Sache aus dem Wahlkampf, wo er da nicht wusste, wer das ist. Und danach hat er sich dann doch noch distanziert. Irgendwie so den David Duke oder wie der hieß. Das war ja auch schon so ein Ding, wo sie sich ewig drüber aufgeregt haben. Hillary hat ja auch Endorsement bekommen von verschiedenen terroristischen Vereinigungen, die auch aktive Todesopfer. Das Tazan Poverty Law Center, das auch alle möglichen Ex-Muslime als Rechtsradikale irgendwie hingestellt hat, so wie den Majid Nawaz und die Ayaan Hirsi Ali. Ja. Und die auch Gamergate verdammt haben. Ja, natürlich. Ich meine, das mit dem KKK, das ist halt wie, wenn jetzt die Grünen sagen, hey, wir haben da zu viel Wald abgerodet und wir sollten da eine Aufforstung betreiben. Und dann stellt sich die Presse hin und redet nur über die Leute, die Nägel in Bäume reinschlagen, dass wenn die Bäume gefällt werden, dass der Nagel durch die Kettensäge rausgerissen wird und die Waldarbeiter verletzt. Und so eine ausschließliche Diskussion über diese Nagelattentate von Hardcore-Öko-Umweltschützern bekommen und nur darüber reden und aber nicht, ob jetzt die Aufforstung nötig ist oder unnötig und ob es wirklich zu viel oder zu wenig ist. Und das ist halt dasselbe Niveau hier. Nimmst du dann den ekelhaftesten Teil, politisch gesehen, und willst es dann irgendwie mit dem Präsidenten in Verbindung bringen. Ich meine, Hillary hat Endorsements von Terrorgruppen bekommen, die aktiv Leute töten. Also, weißt du, die aktiv gammelig sind. Wann hat der KKK das letzte Mal irgendwas hinbekommen? Und es nervt mich auch, dass die Alt-Right halt, ja, dass, da ist Neonazis und KKK und White Supremacists sind da drin. Ja, mag sein. Ungefähr ein halbes Dutzend, weil viel mehr gibt's nicht. Und von denen, die man als welche identifizieren würde, sind die meisten irgendwelche Twitter-Edge-Tards, die ganze Zeit Anime-Kram posten. Und was halt vollkommen ignoriert wird, ist, dass es in der politischen Rechten, also bei den eher Republikanerlastigen in Amerika, ab der Mitte, dass es da eine riesige Menge von Leuten gibt, die keinen Bock mehr auf die Neocons in der Republikanischen Partei haben und deswegen gesagt haben, nee, Schluss, wir sind jetzt die alternative Rechte, wir sagen Schluss damit, wir machen jetzt unser Ding. Und natürlich sind da die ganzen ehemaligen, so wie der Typ, den wir vorhin erwähnt hatten, der bei George Bush irgendwie Berater war. Natürlich sind die Neocons jetzt, ist ganz schrecklich. Es sind alles Nazis in der Alt-Right und die spielen natürlich schön mit, weil Alt-Right gegen Establishment geht. Ja, das ist wie wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Linker bist, sagst, die Linke ist dumm geworden, weil sie zu viel Identitätspolitik machen. Und dann sagst du, oh, guck mal, der ist mit den Marxisten und mit den Kommunisten im Boot. Das ist wie damals bei Occupy Wall Street, als plötzlich nur noch berichtet wurde, dass das alles dumme Hippies sind. Alles, ne? Alles, dumme Hippies. Die haben überhaupt keine gerechtfertigte Kritik an den amerikanischen Banken gemacht, die Occupy Wall Street. Deswegen heißen sie auch Occupy Wall Street, weil sie nichts mit den Banken zu tun haben. Aber Edona James wird uns da schon noch aufklären. Ich kannte die nicht. Wer ist das? Das ist eine sehr wichtige Prominente, die bekannt sein sollte allen Leuten, die... Ich habe sie auch nicht gekannt. Ich habe nur irgendwas mit Fake-Urteil... Falschanschuldigung gelesen und Urteil und habe mal draufgeklickt. Und sie hat irgendwie... Sie arbeitet in einem Bordell und war mal bei DSDS oder so. Und dann hat sie einen Freier mit nach Hause genommen und dann 300 € bezahlt, ist irgendwie rausgekommen. Und dann hätte sie eine Strafe bekommen sollen, weil du darfst dich nur in bestimmten Teilen der Stadt prostituieren. Und dann meinte sie zu dem Typen, dann meinte sie, ja, der hat mich vergewaltigt. Und dann wollte sie von anderen Leuten, sozusagen von Kolleginnen, dass sie mit für sie aussagen, dass es gut für sie aussieht und gut ausgeht. Und das ist dann durch eine WhatsApp-Nachricht herausgekommen. Und jetzt hat sie eine Strafe bekommen für die Falschanschuldigung. Da kann man dann froh sein, dass wir einen Rechtsstaat schon irgendwie schon auch haben. Dass die Beschuldigung allein dann nicht unbedingt durchgeht. Das ist jetzt ja in wenigen Wochen die dritte groß angelegte Falschbeschuldigungssache, die aufgeflogen ist. Da war ja Ende letzten Jahres das mit Kachelmann, dann war jetzt die Gina-Lisa-Sache und jetzt das hier. Und ist in allen drei Fällen ja so entschieden worden. Ja. Jetzt können wir die ganze Geschichte nochmal erzählen. Nur, dass wir... Oberschwesig. Aber was ich interessant finde, dass der Richter wohl ihr gesagt hat, dass sie, also der Gina Lisa hier, dass sie mit ihrem Tun halt den Opfern, den echten Opfern geschadet hat, und zwar allen. Das finde ich gut, dass ein Richter auch mal so seine doch durchaus auch erziehende Rolle wahrnimmt. Der war noch etwas direkter. Er hat gesagt, dass es, was sie getan hat, war bösartig und dass sie die Öffentlichkeit bewusst an der Nase herumgeführt hat. Aber vor allen Dingen der Anwalt hat die Schelte gekriegt, ne? Aber sie hat auch einen tränenhaften Facebook-Post gemacht, wo sie gesagt hat, dass sie die Strafe nicht zahlen wird und dass sie lieber ins Gefängnis gehen wird, dafür aus Prinzip. Und deswegen, ich glaube ihr. Ich glaube, dass sie... Ja, gut. War das nicht schon älter? Nee, stimmt. Nee, doch, das war sie. Aber es kann sein, dass das älter ist. Ich meine, weißt, für mich ist halt das Ding, Menschen sind Menschen, Menschen machen auch mal Scheiße. Also, weißt, dass sie sich daneben benehmen oder dass sie einfach Scheiße bauen. Und wenn die Leute dann ihre Strafe bekommen und auch irgendwo Reue zeigen oder so, Verständnis dafür, dass sie sich einfach mal Scheiße verhalten haben, dann nehme ich das den Leuten auch nicht übel, aber ich finde es halt irgendwie einfach nur krass, dass die Gina Lisa auch von der Schwesigen Endorsement bekommt, von der Ministerin, dass wir unser Nein heißt ja, Nein und vielleicht heißt Feminismusgesetz durchgeboxt bekommen haben, mit dem Fall als Exempel und also das als sie würde von dem Gesetz nicht betroffen sein und auch in Köln, alles was dort passiert ist, war ja gar nicht illegal und Feminismus. Und aber die Medien das einfach schon diesen Narrativ auch nur aufbauen, dass sie nicht von Anfang an sich ein bisschen kritischer dorthin stellen und sagen, halt doch Small, Alter, wenn in Köln nicht genügend Polizei da war, ob jetzt mit mehr oder weniger Gesetz, da hätte sich ein Scheiß geändert. Und auch hier mit Gina Lisa, ja, mediale Vorverurteilung ist halt irgendwie gammelig. Ich weiß nicht, also von den anderen Jungs, von denen hört man nichts. Die haben jetzt irgendwie einen zerstörten Ruf, können wahrscheinlich nirgendwo mehr arbeiten, weil das It-Girl irgendwie, keine Ahnung, Scheiße gebaut hat. Und irgendwie jetzt, mich würde das interessieren, was jetzt irgendwie die Feministinnen-Clique dazu sagt. Ob jetzt Gina Lisa immer noch Opfer ist, ob sie Opfer überhaupt sein kann. Ja, sie empfindet es doch so. Ja, aber sie empfindet es doch so. Schwarz hat sie auch so gesagt, meine ich. Ja, genau. Ja. Sie empfindet es so, dass sie Opfer ist, immer noch. Und ihre Empfindung dort ist. Ist doch Wahnsinn, oder? Ja, also ist die Definition von Wahnsinn. Wenn du jemanden hast, der sagt, keine Ahnung, in mein Nachbarhaus, die machen Alien-Experimente dort, ich empfinde das so, dann bekommt die Person Neuroleptika und eine Zwangseinweisung. Wenn du dann aber eine Behauptung aufstellst, die einen direkten Nachteil einer Person einbringen kann, also Freiheitsberaubung, weil du eine Falschbeschuldigung machst, ist nicht mehr Empfindung, das ist schon durchaus Boshaftigkeit. Mhm. Und einfach dieses Nicht-Anerkennen von Frau kann auch Täter sein, das fehlt dem Feminismus komplett. Ich finde das eigentlich, also ich stimme dir schon zu, ich finde auch zusätzlich, es ist echt interessant, weil wir hier gerade am Anfang von Fake News gesprochen haben und das ist ja eigentlich ein Beispiel von Fake News, wo man aber auch gleichzeitig dann aber dazu sagt, nee, das ist nicht Fake News, aber auch keine Fehlberichterstattung, sondern einfach nur eine Wahrnehmung dieser Person. Ja. So, also was denn jetzt? Also gibt es Themen, bei denen man argumentieren kann auf Wahrnehmung und sagen, ja, man nimmt das so wahr? Da kann man sich mit allem aus der Schlinge ziehen. So, ja, ich habe das halt einfach so wahrgenommen, als ich den Holocaust geleugnet habe. Oder ich habe das nur so wahrgenommen, als ich Lügen verbreitet habe. Also, ich habe es ja nur so wahrgenommen. Ich meine, vor dem Gesetz, da gibt es ja, wie war das noch, Unwissenheit schützt vor Strafe, finde ich. Ja? Ja. Und irgendwie da dieses Relativieren im Nachhinein ist auch wieder nur, wie soll ich sagen, so eine Nachgeburt von dem, was davor passiert ist, dass sich die Medien hinter sie gestellt haben, einige bekannte feministische Gesichter und halt eben die Schwesig noch dazu. Ja, und jetzt wird halt irgendwie versucht, noch so den bröckelnden Putz zu kitten, einfach, weißt du? Aber das ist Quatsch. Das haben wir ja zum Beispiel bei den Sachen mit Wolf und Gutenberg gesehen. Es war nicht das grundsätzliche Vergehen, dass sie irgendwie am Ende aus dem Amt gejagt hat, sondern ihr Umgang damit, dieses ständige, nee, das war anders und Moment und vielleicht ist das doch so gewesen und ja, sie ist so ein Mädchen, sie darf das, genau wie die Schwesig, die braucht auch nicht zurücktreten, da fragt doch keiner nach oder so, was das für eine Aktion war da, diese Unterstützung für sie, ne? Ja. Vor allem, ich meine, ich habe es jetzt damals nicht so mitbekommen mit dem Kachelmann und der Schwarzer, ja, da war ich halt noch recht jung, ich glaube irgendwie 16 oder 17 oder so. Aber es ist ja eigentlich, einfach nur ein neuer Aufguss von dem, was da passiert ist. Ne? Gut, jetzt waren die Jungs nicht ganz so berühmt wie der Kachelmann, aber der Ablauf war derselbe. Ja? Vorverurteilung durch die Medien, jemand, der Hetze betreibt, früher war es die Schwarzer, jetzt war es halt eben Schwesig und dann wieder die Vizurek-Klicke dazu. Ja? Und die Befürchtung, dass wir das noch ein paar Mal erleben werden einfach. Ja? Also es wurde überhaupt keine Lehre draus gezogen und überhaupt keine Konsequenz. Ja. Ne, Damage Control und weiter, ne? Ja, genau. Aber, und Double Down, halt Triple auch, Down. Es wird auch nicht hinterfragt, was ideologisch dahinter steht. Also jetzt zum Beispiel bei der Kachelmann-Sache, das hat sich ja, also ich war da noch jünger als du, ich kann mich noch erinnern, dass da praktisch so im, sage ich mal, Volksgeist sehr viel vorverurteilt wurde. Ja, ja, klar. Und dass da alle, ja, das hat er schon gemacht und so weiter, also da, die meisten Leute waren sich da sehr sicher. Und was jetzt aber, ich meine, das hat ja jetzt ewig gedauert. Wie lange ging die Sache? 12 Jahre oder sowas? Ja, ja, ja. Und jetzt erst ist wirklich eindeutig geklärt, nee, das war eine falsche Anschuldigung. Und das ist halt eben auch die Beteiligten, die kommen sich überhaupt nicht schuldig vor. Ja, da war der Kachelmann, das ist, glaube ich, vor kurzem passiert oder so, als er endgültig, als er schuldfrei gesprochen wurde, da ist er zu einer Veranstaltung von der Schwarzer und hat sie da nochmal drauf angesprochen. Und sie war natürlich inmitten ihrer Leute so, sag ich jetzt mal, Fans, keine Ahnung. Und dann hat sie einfach nur ausgewichen und hat gesagt, ja, guck mal, so tief sitzt das, so tief, hat ihn dastehen lassen, als käme er sich persönlich in seiner Ehre verletzt vor und es hätte überhaupt keine Relevanz, das macht er nur, weil er halt eben ein verletzter Mann wäre, so eine Art, ja. Und dieses Unapologetische ist einfach echt... Ich wäre auch ein bisschen... Ich wäre auch in meiner Ehre verletzt, wenn mich 12 Jahre lang jemand als Vergewaltiger bezeichnet, wenn es nicht stimmt. Mhm. Und die Medien sind dann auch noch hingegangen und haben dann so Schlagzeilen gehabt, wie hatten wir eben irgendwo im Seitendings drin sogar, Kachelmann stört Veranstaltungen von Alice Schwarzer, weil er da in ein öffentliches Podium gegangen ist und wie jeder andere Mensch von Gebrauch gehabt hat, Macht hat, sich beim Q&A hinzustellen und das Mikrofon zu nehmen. Ist das eine Störung der Veranstaltung? Hätte, glaube ich, sogar das so lange gewartet, bis er dran war, sozusagen, das Thema. Und sie hatte über ihn geredet, sogar in dem Vortrag, soweit ich weiß. Dabei wäre das doch sie hat ihn erwähnt. Dabei ist es doch eigentlich Dialog. Also ich fand auch das, was Kachelmann da gesagt hat, der war überhaupt nicht aggro oder so. Der war komplett gesammelt, hat freundlich gesagt, es ist vielleicht doof, so immer noch auf mir rumzuhacken und dann heißt, guck mal, so weit geht das schon. Aber wie gesagt, dieses so tief sitzt das finde ich so ein asoziales Argument, als würde das irgendwie irgendwas entkräften. Mhm. Natürlich sitzt das tief. Ja. Ich glaube, das ist ja jemals aus dem Publikum aufs Verfassungsgericht oder was das war. Das ist auch irgendwie... Wie tief hat denn der Männerhass von der Schwarzer gesessen, dass sie sich von Springer, von allen Verlagshäusern dafür hat bezahlen lassen, dahin zu fahren jedes Mal? Ja, geht's nicht so gut, glaube ich, ey. Aber, ach ja, und das beim Kachelmann-Ding, das war auch entlarvend, also was jetzt ideologisch dahinter steht. Da hatte ich direkt nach dem Gerichtsprozess gab es ein Interview mit der Ankläger, also in dem Fall dann die Verteidigerin, die ursprüngliche Anklägerin. Und die hat dann halt, als sie im Prinzip verurteilt war oder als das Urteil bestätigt wurde, hat sie dann gesagt, ja, das ist ein Unrecht, was hier geschieht. Das ist das Patriarchat, was hier in diesem Land Frauen unterdrückt und so weiter. Also die hat 1:1 die Ideologie geplappert direkt. Also da sieht man dann auch, wer die beraten hat. Mhm. Ja, echt mal. Ich finde es halt auch genial. Ich könnte vor der Schwarze ein Stück weit Respekt haben, wenn sie sich hinstellen würde, sagen würde, okay, da habe ich mich geirrt und es tut mir leid. Ich dachte, ich bin hier einem Unrecht auf der Spur, aber ich habe es nicht geschissen bekommen. Es tut mir leid. Als würde das niemand akzeptieren. Ja, weißt du, so ein bisschen Menschlichkeit zeigen oder auch Menschlichkeit bei anderen Leuten sehen. Und ja, auch bei Leuten sehen... Sie denken natürlich ja immer noch, dass er damit durchgekommen ist. Ja, ja. Das denken doch immer. Das ist das Oberdogma. Wenn die Leute nicht verurteilt werden, dann sind die Täter davon gekommen. Das muss man sich als Nichtgläubiger klar machen. Gläubige Menschen glauben das wirklich. Und man muss da auch mal sehen, dass sie ist ja genauso mit dem Recht in Konflikt geraten. Ne? Und zwar ist das bei ihr auch so gewesen, dass sie Steuern hinterzogen hat. Also da stand nicht nur der Vorwurf im Raum wie beim Kachelmann, sondern bei ihr war das so. Und trotzdem hat die Gesellschaft ihr offensichtlich so weit verziehen, dass sie immer noch in den Medien vorkommt und so weiter und so fort. Ne? Aber das Gleiche vielleicht auch für jemand anderen gelten zu lassen, der noch dazu unschuldig ist, ne? dass man den eigenen Hass mal hinterfragt, das scheint keine Option für die Frau Schwarze zu sein. Das wäre nur möglich, wenn das Teil der Gruppe ist, weil man ja Lagerdenken hat. Dann wäre das möglich, die Menschlichkeit zu sehen, aber nur solange du die richtigen Buzzwords auch verwenden tust. Apropos Lagerdenken und Buzzwords. Ja, es wird jetzt schön. Ja, Mark Waldi, jetzt ist es der mit dem Ultranationalist im Artikel? Ich glaube schon, ja. Ich finde es so genial, dass wir haben hier einen jüdischen Journalisten, der schwul ist und der am liebsten schwarze Schwänze genießen tut, nach Eigenaussage. Und der ist rassistisch und der ist Nazi und ist ein Ultranationalist. Ja, also ich finde es schon ein bisschen rassistisch, wenn man schwarze Schwänze so bevorzugt. Sind wir nicht gut für genug für den, oder wie? Ja. Und dabei ist eine von seinen stärksten Aussagen, die er ganz gern bringt, wenn er auf sein Podium geht, in den Colleges, wo er spricht, dass man dass die Leute, die dir erzählen wollen, dass Identität sehr wichtig ist, dass man wirklich das sehr kritisch hinterfragen soll, wer dir das erzählt und warum dir jemand das erzählt, dass irgendeine Identität besser oder schlechter ist. Und da macht es keinen Unterschied, ob man sagt, wir müssen jetzt mehr Ausländerrechte haben oder wir müssen mehr biodeutschen Rechte haben. Einfach nur dieses Identitätspolitik nicht so gut. Das ist so eine von seinen Kernaussagen. Und deswegen muss man ihn jetzt hier, ich weiß nicht, niederschreiben und einfach, weißt du, das ist auch nur aus den amerikanischen Medien abgeschrieben, ohne Eigenrecherche, ohne irgendwas dahinter. Das ist Arbeit hier von Nicole Markwald. Das sind wir auch schon gewohnt von ihr. Aber das ist die Dame, die auch das erste Mal GEMAGATE bei der Tagesschau erwähnt hat damals. Super. Ja. So ein kleines Video-Feature irgendwie, was da fürs Internet. Und das war auch nur, ja, Anita Sarkeesian, bla bla bla, Morddrohung und so weiter und so fort. Aber ich finde den Teil, den du gerade markiert hast, auch super. Ja. Das Schwulenmagazin Haut beschrieb ihn in einem langen Porträt als den rechten Kanye West oder die Kim Kardashian der National Rifle Association. Ja, genau, okay, das sagt vielleicht einem Laien wie euch und mir nichts, aber deswegen hat sie für uns das Gayspeak übersetzt. Gut aussehen, aber brandgefährlich heißt das. Kanye West ist super gefährlich. So eine Scheiße, die erwarte ich vielleicht irgendwo in einem Hip-Hop-Magazin zu lesen oder so. Wer weiß denn hierzulande, wer Kim Kardashian ist? Über irgendwelchen Beef von irgendwelchen Leuten, die sich da selber irgendwie präsentieren wollen und nicht in einer Geschichte über politische Vorgänge von der Tagesschau. In welcher Kategorie läuft das denn? Unter was für ein Thema? Hauptkategorie, wollte ich mal fragen, was das unter was für eine Kategorie das läuft. Ja, Ausland. Ja, okay. Wie ich oft sage und mich oft wiederhole, Auslandsberichterstattung ist entweder mangelhaft oder schlechter. Aber hier den Absatz unter Steine und Molotow-Cocktails in Berkeley, den fand ich unglaublich unehrlich, weil der Satz, die Gruppe republikanischer Studenten Berklee College Republicans hatte den britischen Journalisten eingeladen, der seit etwas über einem Jahr für das rechtskonservative Portal Breitbart tätig ist. Erstmal falsch, der ist wesentlich länger dafür tätig. 1500 Menschen demonstrierten am Veranstaltungsort, später flogen Steine und Molotow-Cocktails, die Veranstaltung wurde abgesagt. Okay, wir haben einen klaren Namen, ne? Berklee College Republicans und später flogen Steine. Opfer Täter Umkehr. Kann man vielleicht ein bisschen klarer machen, von wem da konservativen Länder, das sind auch immer wieder diese Sachen hier, ne? Das ist, aber wenn ich jetzt schreiben würde, so bei der linken Presse Tagesschau wird hier schon wieder irgendwie behauptet und die nicht richtig recherchieren können, Nicole Markwald, das Blondchen Nicole Markwald behauptet in ihrem Beitrag rüber, was ist das für ein Gelaber, ja. Ja, dass ich das dann im Anfang schon würde. Ja, hier wird mit politisch motivierter Gewalt eine völlig durchschnittliche Haltung reagiert. Hä? Da war doch noch ein Professor von der Uni, der meinte, Ewe der Meilo hätte das angezettelt. Cenk Uygur war auch der Meinung, es könnte eine Fake, so eine False Flag von der Rechten gewesen sein. Ja, ja, es ist very likely, ne? Aber ernsthaft, das ist in dem Absatz davor, das ist eigentlich, also es ist schon genial, weil es wird gesagt, okay, wir haben hier auf der einen Seite eine, sage ich ganz klar, wer das ist, und auf der anderen Seite weiß man auch, wer das ist. Das war die Antifa in Amerika. Und aber die nennt man lieber nicht, wir halten das lieber vage. Ja. Warum kriegen wir eine Seite bei einem Konflikt jemanden vor? Stößt er mit seiner zugespitzten Kritik an Feminismus, Einwanderung oder der Black Lives Matter Bewegung auf Protest? Ja. Und? Also weißt du, die W-Fragen habe ich, glaube ich, in der 5. oder 6. Klasse gelernt. Und die gute Frau schafft es nicht, die W-Fragen in einem Artikel zu beantworten. Wer, was, wo, warum? Ja, also wer wird auf jeden Fall beantwortet. Naja. Bei denen ist es nur wer, wer, wer, wer, wer. wer die Antwort auf die Frage warum ist, auch wer. Weil guck mal, wenn ich jetzt den Artikel lese, könnte ich den Eindruck bekommen, dass Milo als super Neo-Nazi, Supernationalist eine Schlägertruppe mitbringt, auf den Campus geht, böse Reden hält darüber, wie haram alle Leute sind, die keine Supernationalisten sind, und deswegen dann Leute randalieren und alles kleinschlagen. Den Eindruck könnte ich auch bekommen, wenn ich den Artikel lese. Nein. Weil er so vage geschrieben ist. Das ist bestimmt Zufall. Bestimmt ja. Keine Absicht dahinter, dass man den Eindruck kriegen kann bei dem Artikel. Das ist, ja. Um Gottes Willen. Ja, jetzt geht's los. Was ein Notfall. Das ist ein Säbelzahntiger. Der ist nicht der einzige Vorfall, den Sie da zitieren können. Ich bin irritiert, weil ich einen Gast hier sitze. Ne? Auf jeden Fall. Ja, aber das. Was meinst du gerade, Mama? Ja, und das ist der einzige Vorfall, den Sie da zu berichten haben, oder was? Das ist so ganz schön dünn, oder wie? Ja. Es war schon eine relativ große Sache, die da abgegangen ist. Schon, ne? Also, was war das? 500.000 Dollar Sachschäden bei der erweiterten Demo, bei den Ausschreitungen, die da passiert sind? Achso, ich dachte, wir reden gerade über dieses Jahr. Ach, über was? Das mit dem Kopftuch. Ach, das? Okay. Und ist es mit dem Kopftuch auch wirklich passiert oder ist es nur wieder passiert? Es gab ein Video davon, wo er sagt, du trägst ein Kopftuch in Amerika, was soll das? Und dann regst du dich irgendwie auf und dann sagt er wieder irgendwie was und dann geht sie irgendwie raus und ja. Okay. Ja, das passt schon bei Milo. Der triggert doch beruflich. Ja, dann würde ich halt die Verfassung zitieren und sagen, ja, Religionsfreiheit, was willst du, Alter, du Faggot? Keine Ahnung, weißt du, wenn er ein Provokateur ist, er redet halt ein bisschen provokativ zurück. Meine Fresse, Alter. Ja, außerdem. Aber zünd den Campus nicht an. Im Prinzip. Ja, es ist sicherlich irgendwie Gegnerschaft für das Publikum in dem Fall, aber die Leute stehen ja auch eine Nase lang auf und brüllen irgendwas, was sie ja auch im Prinzip machen können, solange wie die ganze Sache dann dadurch nicht vollkommen aus dem Fugen gerät. Aber wie man im letzten Satz sieht, ist er praktisch alleine fürs Gamergate verantwortlich, ne? Ja, der letzte Absatz ist großartig, ne? Jo. Es gab den Vorwurf, dass er diesen Shitstorm inszeniert hat. Okay, wir unterschlagen einfach mal die Information, dass er den überhaupt nicht orchestriert hat und dass das absolut eine bekloppte Anschuldigung war. Also eine Riesendosis Antifeminismus. Ja, allein hat er das gemacht. Ja, genau. Außer dass sich das auch schon 10 Jahre angebahnt hat. Und Christina Hoff Sommers und die ganzen Leute, die das alles seit Jahrzehnten irgendwie begleiten und sich da sehr informiert zu äußern, die haben natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Oder die Tatsache, dass man halt eben, ja, jeder Fan von der ganzen Nummer natürlich weiß, was für Quark-Anschuldigungen das da teilweise waren. Dieser ganze Unfug von wegen, das ist schlecht für die Frauen, das ist schlecht für die Frauen. Dass man es ihnen eh nicht recht machen kann. Egal, wenn man Frauen reintut, dann sind die sexualisiert. Wenn man sie rauslässt, dann ist es auch doof wegen Repräsentation. Ja, der nächste Nebensatz passt sogar, wenn man weiblich herausstreibt. Dann passt das einigermaßen, ja. Also es ging immer noch eher um den Journalismus, aber das würde es auch beschreiben. Ja, außerdem, sie sind ja teilweise auch Teil der Industrie, manche von diesen Journalisten, zumindest ja. Von diesen Indie-Dingern da. Ja, Moment mal, nicht am besten Satz vorbeiscrollen. Auch der schwarze Journalist Sean King geriet in sein Fadenkreuz. Pff. Ja. Talcum X. Parteilinie fahren, Alter. Ach, ja. El Blanco Negro, Sean King. Also wer den nicht kennt. Er urteilte, nee, er darf das, er darf urteilen. Ja. Aber umgekehrt über den Typen urteilen, nein, das geht nicht. Ja, der Mann ist kalkweiß. Der Mann hat Schwarze noch nie aus. Also das ist wirklich ein Witz. Der Mann ist einer von den Leuten, die sozusagen transschwarz sind. Aber ihn eher als schwarzen Journalist zu bezeichnen, ist einfach. Ja, und jetzt vor allem auch Journalist, weil der seit einem Monat oder so bei den Young Turks ist, was auch ein Witz ist. Vorher war der ja nur Twitter-Aktivist, so ungefähr, für die Black Lives Matter-Bewegung. Und das war letztes Jahr, wo dann rausgekommen ist, da waren mehrere Fälle. Ja, das ist ja schon urteilen King. Sie selbst. Wie ihr seht, das ist der schwärzeste Schwarzafrikaner, den man sich vorstellen kann. Das gab halt letztes Jahr dann zwei Fälle von, zwei sehr prominente Fälle von in Anführungszeichen Schwarzen, wo sich dann, und auch schwarzen Aktivisten, die praktisch Profit davon kriegen, dass sie halt über Quote reinkommen, dass sie teilweise dann auch bei der Frau, um die es ging, Rachel Dolezal, die hatte eine berufliche Stellung, die sie nur gekriegt hat, weil sie schwarz ist, weil das African American Studies ist. Und dann hat sich herausgestellt, die Rachel Dolezal ist weiß, die hat sich nur halt so einen Spray-Tan drauf gemacht über Jahre. Und bei Sean King, der hat halt immer gesagt, er hätte einen schwarzen Vater, und das ist dann auch, da wurde ein Interview mit der Mutter gemacht, wo dann rausgekommen ist, nee, er hat überhaupt keinen schwarzen Vater, das ist auch erlogen. Aber der trimmt sich halt die Haare so, dass das so ein bisschen aussieht wie die Haare von einem Schwarzen. Die Mutter hat gesagt, wer soll sich denn an sowas erinnern? Wenn er sich den Bart wegrasiert und die Haare länger wachsen lässt, sieht er aus wie ein Teenager-Mettler. Er hat keine Ahnung, wie viel Leid er auslöst. Die schlimmste Art von Leid. Undefiniertes Leid. Ja. Wie viel Leid löst er denn aus? Also hat man denn jetzt da ein Beispiel? Also irgendwie so direktes Leid? So das ist ja ein Urton, ne? Da braucht man ja kein Beispiel für. Das ist schon ein bisschen erstaunlich, wenn die Tagesschau hier noch einen ganz großen Teil der Bevölkerung offensichtlich, wenn er hier so ein Buch auf Amazon Platz 1 bringt, scheint ja Interesse hervorzurufen. Einfach so kaputt redet, ne? Ja. Das ist reiner Zufall, dass das auf Platz 1 ist, weil damit hätte der nie gerechnet. Der sucht nämlich verzweifelt nach Aufmerksamkeit. Das ist nicht so, dass der schon massiv Aufmerksamkeit hat. Ist klar. Er greift fast ausschließlich Menschen anderer Hautfarbe an. Da fehlt den Sack. Also, das Ding ist, weißt du, du könntest ja auch einen Artikel schreiben, der Milo basht, der jetzt vielleicht nicht einfach nur amerikanische Narrative kopieren lässt. Das könntest du schon schaffen. Da gibt es auch Sachen, die du bei Milo kritisieren kannst. Massiv. Ich finde es nur so faszinierend, dass gerade dieser Narrativ bei der Tagesschau landet. Wo ich mir echt denke, Leute, ja, wenn die, ihr... Das kriegen die ja nicht erzählt, ne, von diesen Gurken. Die haben sich da noch nicht beschäftigt, was man da wirklich gegen sagen kann, gegen den Typen. So Tricks wie, als er da irgendwie versucht hat, so ein Superpack aufzuziehen, was es nicht wirklich gab, mit Arse Donald irgendwie. Oder zumindest gab es ja da diese Anschuldigung. Also hier hat mal jemand, das ist wohl irgendwie so ein Stand-Up-Comedian, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat hier einfach nur sich so ein paar Videos hier angeguckt und hier rein verlinkt, quasi, so nach dem Motto, was der hier wirklich so von sich gibt. Und halt auch in Response zu diesem Tagesschau-Artikel. Also auch nur so das gröbste bisschen mehr, ne, gemacht, einfach mal ein bisschen sich was angehört und das dann mal hier verglichen. Und das ging dann hier sofort so weit, dass es hier hieß, also das ist ein Artikel hier von dem Gerd, das ist dieses Schwein Milo Yiannopoulos. Und dann geht das hier sofort los mit kein Wort über Gamergate, über Blackboard, einfach nur Kämpfer für die Redefreiheit, sicher? Nee, aber hier, sehr prinzipientreu, ne? Überzeugt mich leider nicht, solange wichtige Aspekte völlig unerwähnt bleiben. Ja, die wichtigen Aspekte jetzt plötzlich. Sind halt eben erst der Teufel in Menschengestalt, überleg doch mal Breitbart-Gamergate. Ja, Breitbart-Gamergate, wichtige Aspekte. Was der Typ macht, ist vollkommen egal. Was er sagt, ist vollkommen egal. Breitbart Gamergate. Na, Gamergate und Milo jetzt auch, das finde ich, ist das vielleicht ein Ausfluss der Medienmacht, die mittlerweile haben. Das heißt irgendwie, wenn jetzt ein Journalist tatsächlich mal unvoreingenommen da dran gehen sollte und will das recherchieren, dann findet er ja auf den ersten zwei Seiten doch nur die Einträge mit der entsprechenden Propaganda. Ich mein, das, Ja, das war ja bei Gamergate damals halt eben auch schon so. Wie tief muss man denn da graben als Journalist, ne? Das habe ich jetzt gehört, da gucke ich mal nach, dann habe ich erstmal die Wikipedia-Seite so. Und dann habe ich zig Artikel von Kotaku und so ein Shit, wo nur eins drinsteht. Das große Problem dabei ist, schaut euch hier tagesschau.de, die hat jetzt über ein kulturelles Event in den USA, wo jemand bei einer Uni eine Rede gehalten hat, die gestört worden ist. Darüber schreiben sie jetzt einen Bericht, der so grotesk verzogen ist, wie halt nur der originalamerikanische Narrativ gestört. Drüber in ist. Fall, in dem Fall ist es ja nicht gestört. In dem Fall wurde die Rede richtig verhindert. Und die stellen sich da hin und sagen so nach dem Motto, ja, und dann gibt es da so Leute, Konservative, die behaupten, er wäre für Redefreiheit. Und dass das jetzt passiert ist, dass wer würde seine Redefreiheit beschneiden? Ja, aber das ist ja direkt der... Hier, ich habe mich nochmal mit einem unterhalten, der das ganz anders sieht, dem schwarzen Aktivisten. Und was ihr auch nicht wisst, ist, er ist gegen Frauen und er ist gegen alle anderen auch. Ist er gegen alle. Und er weiß gar nicht, wie viel Leid er auslöst. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid hier. Eigentlich wachsen immer auch so Hörner raus vorne. Aber das ist ja der komplette amerikanische Narrativ. Mein Punkt ist, wie kritisch können denn die Mitarbeiter der Tagesschau tatsächlich über die USA berichten oder über die USA-Außenpolitik, ob sie das denn schaffen, wenn sie das bei so einem kleinen Ding bereits nicht hinbekommen? Wie ist es dann bei anderen Themen? Ja. Und das ist ein ziemliches Problem eigentlich so, weil wenn sie das bei Milo nicht hinbekommen, wie sollen sie das bei... keine Ahnung, TPP bei Drohneneinsätzen oder bei NSA, wie sollen sie sich da tatsächlich die Journalismus beibehalten, so einen Qualitätsanspruch? Ja, das ging ja auch nicht, weil also schon alleine dieses TPP und TTIP-Ding, also wie oft ich da gelesen habe, diese Abkürzung irgendwie vertauscht und überhaupt, nachdem Trump gewählt wurde, da hieß es überall nur TTIP, TTIP, TTIP, TTIP, Trump will das TTIP-Abkommen aussetzen. Dabei ging es da nur um dieses TPP-Ding. Und ich habe das ergoogelt und ich wollte irgendwelche Aussagen, irgendwelche Reden von ihm finden, wo er irgendwas zu TTIP sagt. Und ich habe nichts gefunden. Aber alle Zeitungen in Deutschland waren voll mit TTIP, TTIP, TTIP. Und dann haben sie, dann haben sie teilweise so Schöpfungen gemacht wie TIP, also quasi so die Hälfte irgendwie da draus. Und ich meine, gut, man kann mal so eine Abkürzung irgendwie verkorksen, aber ich habe das wirklich so oft gesehen und so keinen Plan zu haben und auch die ganze Zeit vorher schon, immer wenn es hieß so, ja, die Amerikaner sind auch gegen TTIP, die Amerikaner sind auch gegen TTIP, Unfragen ergeben, bla bla bla, wo ich mir immer gedacht habe, ja, nee, die wissen überhaupt gar nicht, dass das stattfindet. Also es ging immer nur gegen dieses Pazifische, weil das ist das Ding halt, wo die Amerikaner drauf gucken mit den ganzen Dritte Weltländern da, und halt Angst haben, dass die Industrie abwandert. Und die haben doch keine Angst vor Europa. Mhm. Das ist wunderbar. Ich finde es gut. Die Tagesschau hat es drauf. Ich bin so froh, dass ich Geld dafür zahle. Aber die haben ja zumindest eine Kommentarfunktion und da haben auch einige Leute dann dementsprechend also das anders dargestellt. Also wer ein bisschen weiter runterscrollt als nur den Artikel, kann die Wahrheit finden. Ja. Wie lange noch? Wie üblich, immer so für zwei, drei Stunden wird die ja mal offen gelassen oder so und dann... Dann ist die Kommentarfunktion wieder überlastet. Ja, genau. Das ist üblich. Ja, das ist irgendwie eine Geschichte. In Amerika hat Netflix einen Trailer für eine Serie gezeigt, die soll Dear White People heißen. Der Trailer besteht daraus, dass die Frau sich beschwert, dass Leute, also hier den Trailer, den man hier in der Archivseite nicht sehen kann, sie sich beschwert, dass die Leute können gerne als nuttige Krankenschwester gehen oder als, oder so, ja. Lass ihn laufen. Ja, weiß nicht, ob man den einfach so laufen lassen kann, aber auf jeden Fall. Nee, das will das man nicht. Aber die Serie, die basiert auf einem Film und den Film habe ich zufälligerweise gesehen. Der Film tut eigentlich sich ganz gut auch mit Identitätspolitik ein Stück weit auseinandersetzen und es auch durchaus kritisch beleuchten. Also gerade die Social Justice Warrior werden da schon auch aufs Korn genommen. Die sehen ganz schön angemalt aus da, ne? Also für Netflix war aber halt es dann eine falsche Idee, diesen Trailer zu nehmen, weil es gab schon einigen Backlash wohl. Und ich weiß jetzt nicht, ob das viele waren, aber es waren auch ein paar Leute, die halt gesagt haben, okay, ich kündige mein Abo, bla bla bla, das Übliche. Also ich bei der Stelle weiß ich nicht so genau, ob ein Backlash so wichtig oder nötig ist. Ich kann verstehen, wie das zustande kommt, aber also ich habe den Film gesehen und vielleicht erinnere ich mich gerade auch falsch, aber der Backlash dagegen, ich würde das eher ein bisschen unter Hysterie verorten. Ja gut, aber vielleicht haben die Leute auch, also wenn du einen Trailer für eine neue Serie anklickst, um mal zu gucken und dir sagt eine Tussi, ja, du kannst jetzt alles an Fasching gehen, aber nicht als ich, und das in diesem Klima, wo du eh schon von Social Justice Warrior die Nase voll hast und dir ständig irgendwelche... Also da weiß ich nicht, vielleicht haben da Leute einfach dann dementsprechend mal gesagt, ja fuck, ich meine, es wäre interessant, wenn du dann noch was von Sprecher hättest. Dear Negroids, please stop stealing our shit. Weißt du? Ja, aber ich weiß nicht, ich finde, das ist jetzt auch so eins, wo, Boykotts, kennst du your Netflix und so weiter, ich finde es vollkommen überzogen. Also der Trailer, ganz ehrlich, ich fand den, also das, was ich davon gesehen habe im Trailer, sah eigentlich ziemlich intelligent aus. Weil das sah jetzt nicht so aus, als wäre das eine einseitige Hetze, sondern als würde da eher im Prinzip die ganze Situation so ein bisschen behandelt und parodiert werden. Ja, erstmal wird ja die Situation nur gezeigt, ohne dass etabliert wird, wer jetzt im Richtigen oder im Falschen liegt. Also, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Also meiner Meinung nach, wenn ich davon 5 so Serien bekomme und dafür aber die Antifa-Proteste da bei Milos Rede dafür wegbekomme, dann habe ich gerne mehr so Serien. Also das ist ja schon von diesen Fällen, wo man nicht weiß, ob das Satire sein soll oder ob es ernst gemeint ist. Und also angesichts von so Kram wie dieser MTV-Serie da mit Francesca Ramsey oder wie sie ja heißt. Ja, das ist halt das Ding. Wenn es wie mit der Ramsey ist, dann ist es halt Krebs. Also wirklich nur Krebs. Und wenn es aber halt wirklich Satire ist, dann weißt du. Also es sah für mich halt so aus, als würde der SJW diese überzogene, emotionale und halt auch nicht faktenbezogene Art, die haben, aufs Korn genommen und kritisiert da drin. Unter anderem. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in alle Richtungen schießen da. Real Action, Live Action South Park sozusagen. Ja, also so ein bisschen. Nicht ganz so überzogen, glaube ich. Aber es ist, wie gesagt, ich finde die Reaktion vollkommen übertrieben. Ja, genau wie die Reaktion hier. Das hat mir der Herr Schauder zugespielt von allen Menschen. Finde ich, also es ist auf Super Level, das ist so eine Art Polygon für Deutsche. Ja. Und da, das ist ja ein kurzes Ding. Also in letzter Zeit haben einige populäre Indie-Entwickler politische Ansichten durchblicken lassen. Edmund McMillan findet die Linken genauso schlimm wie die Rechten. Jonathan Blow verteidigt Milo Yiannopoulos. Und Notch hat mit diversen Rants ohnehin schon lange das Image des sympathischen Bauklotz-Entwicklers verspielt. Ist, finde ich, schon mal eine komplett idiotische. Also, er hat das Image verspielt. Bei wem? Bei dem Herrn Daniel Sofakissen oder bei wem? Wie stellt er sich das vor? Glaubt er, alle Leute auf der Welt, die Minecraft spielen und Notch gut finden, folgen ihm auch auf Twitter und haben die gleichen Ansichten wie hier Sofakissen oder so? Unbedingt. Ja, wahrscheinlich. Jetzt kann der Notch nicht mehr schlafen, weil er hat verschissen bei Sofakissen. Ja, das ist, der fühlt sich, glaube ich, wie jemand, der ein Bild sieht und sich denkt, oh, das ist echt schön gemalt. Und dann steht da drunter, gemalt von Adolf Hitler. So fühlt sich der Mann. Und aber ganz ehrlich, Notch, ich finde das toll. Es ist einfach traumhaft. Der hat es geschafft, die so nachhaltig zu triggern, weil die natürlich auch alle Minecraft spielen, die Casuals. Als jemand, der den langsamen und qualvollen Niedergang der Deutschen Piratenpartei verfolgt hat, kommt mir das durchaus bekannt vor. Nerds, die versuchen, sich als vermeintlich objektive Technokraten dem politischen Spektrum zu entziehen und dabei auf gefährliche Art und Weise links und rechts gleichsetzen. Das ist im besten Fall naiv, führt im schlimmsten Fall aber zur Unterstützung rechter Politik. Ich würde dieser Person mit diesem Satz unterstellen, dass er vom linken extremen Rand kommt. Weil wenn du sagst, links und rechts ist mehr oder weniger dasselbe, meinst du in der Regel damit immer, dass komplett rechts außen, komplett links außen einfach nur verrückte Leute sind, die einen an der Waffel haben. Ja, und ich würde es ihm einfach unterstellen, vom linken äußeren Rand zu kommen. Das würde so eine Scheiße nicht schreiben. Das siehst du allein schon an dem, er hat Milo Yiannopoulos verteidigt. Waren wir ja gerade durchgegangen. Milo Yiannopoulos, der eine Rede angesagt hatte und wo dann ein Mob das unterbrochen hat und alles, also nicht alles in Brand gesetzt hat, aber einige Sachen in Brand gesetzt hat, Mollys geschmissen hat, Dinge zerstört hat, Leute angegriffen hat und so weiter. Und aber den hat er verteidigt, diesen Juden. Ja, ich habe Huma Hutfa verteidigt. Das ist eine iranisch-kanadische Feministin, die im Iran festgehalten und gefoltert wird, die Gender-Kram macht, was jetzt nicht unbedingt so mein Stick ist, so Gender-Sachen. Aber ich finde es nicht gut, dass die gute Frau gefoltert wird, nur weil sie Schwachsinn erzählt. Und bin ich jetzt dann ein guter Feminist deswegen, oder was? Gott, dieser angepinnte Tweet schon, da dreht sich mir schon alles um. Kennt ihr coole Designmenschen in Berlin, die WordPress können und im besten Fall kein weißer Cis-Typ sind? Als wenn das einen Scheißdreck interessieren würde, wer da eine Rechenprogrammierung macht oder irgendwas. Ich habe nur WordPress gelesen und dann habe ich weitergescrollt. Das ist halt so toll, wenn man bei so Leuten drauf guckt, was sie machen. Du findest, du musst nur die Decke wegnehmen. Ja, und da sind direkt Diamanten drunter. Der Typ ist vor allen Dingen mittendrin. Ne? Also ich sag nur, Wire Germany, Herzteile. Tourism. Games-Pilot. Ja. Nein. Und die haben wir lange nicht mehr gemacht. Oh, das habe ich lange nicht mehr gelesen. Jetzt wird aber wieder. Die Games-Pilot kommen als erstes ins Lager. Ja. Ins Ersatzteillager. Moderationslager. Lagerpilot, hören die dann. Ersatzteile ist auch so ein Ding, das ist alles. Ja, genau. Ersatzteile, das war diese Freundin von Kogel, wo er bestritten hat, dass die Freunde sind. New Games Journalism, um es kurz zu machen. Krebs. Ja. Du musstest dir gerade noch dieses GIF angucken, ne? Ja, musste ich. Es ist so fest drin, dass man da immer erstmal gucken muss. Moment, ist das ein rares Meme? Nein, scroll weiter. Da ist kein Pepefrosch drin, ja. Da war der... da! Oh, war ja. Evil Not Dividers. Oh, war ja. Evil Not Dividers. Unironisch. Milo will shut down weiter. Humorlos, einfallslos. Ist mein Verriss von Resident Evil 7. Und seid von mir aus anderer Meinung. Hey, also geh mal auf den Resident Evil Dinger. Geh mal da drauf. Nee. Ich will lieber von jemandem lesen, der kein weißer Cis-Mann ist. Ja? Der wird bestimmt schreiben, dass die Leute, die Resident Evil spielen, dass das die sind, die Morddrogen verschenken. Scroll mal runter. So irgendwas wird er da drin stehen haben. Ganz ehrlich, Spieler sind schlechte Menschen. Ganz ehrlich, von wegen humorlos. Ich habe das angespielt mit einem Kumpel und wir haben uns so totgelacht. Also erstmal war es Horror, sehr, sehr effektiv und so weiter, aber dann sind einfach so wahnwitzige Sachen passiert. Das Spiel ist super lustig. Das sollte ein Horrorspiel doch sein. Also so, da ist ein Sicherungskasten und der ist mit Duct Tape verklebt. Und dann wollen wir da ran und den aufmachen und dann steht da, das kann ich nicht mit meinen Händen öffnen. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und da ist eine Holzkiste und daneben liegt ein großer Stein. Und dann klickt man die Holzkiste an. Ich bräuchte irgendwie etwas, um diese Holzkiste zu zerstören. Der Stein ist nicht klickbar. Gibt kein Wort. Ja, das ist das Gegenteil. Das Spiel nimmt sich zu ernst. Ja, weil ich hatte auf Twitter hatte ich irgendeinen Screenshot gesehen von einem amerikanischen Artikel über Resident Evil, wo drin stand, dass Leute, die Morddrohungen verschenken, Resident Evil spielen. Ja, und da gab es ganz viele. Also und Resident Evil wäre ja ein prophetisches Ding für was mit Amerika jetzt unter Trump passiert. Was weiß ich. Es gab doch auch dieses Ding, gab es eine Kritik zum neuen Resident Evil Film und der Typ hat geschrieben, irgendwie bla, das Publikum für den Resident Evil Film, das sind die Leute, die Frauen nur daher kennen, weil sie Anita Sarkeesian Morddrohungen geschickt haben. Also, ja. Aber das ist auch krass. Die, das sind dann so, oh, wir sind. das sind dann halt Leute, okay, man guckt sich das neue Resident Evil an und wer einigermaßen so sich mit Horror, so Filmkram auch auskennt, das sieht ziemlich nach so Texas Chainsaw Massacre-mäßigem Kram aus. So mit einer Hillbilly-Familie, die halt rummetzelt. Und da kommen die aber nicht drauf, ne? Dass das irgendwie Horror-Tropes aus den 70ern, 80ern wieder aufgreift. Und oh, es nimmt sich zu ernst. Es ist ein Horrorspiel. Wenn ein Horrorspiel nicht ernst nimmt, hört der Horror auf. Ja, Moment mal, wir waren ja eigentlich noch nicht mit dem. Oh, jetzt hast du schon weg. Waren wir nicht fertig nicht mit dem Typen? Ich glaube schon. Haben wir noch was? Ignorieren wir noch nicht mal. Ah ja, muss ja nicht. Ja, die E3 hat sich entschieden, das ist die große Computerspielmesse in den USA, hat sich entschieden, jetzt zum ersten Mal dieses Jahr nicht nur Fachbesucher und Journalisten einzulassen, sondern auch normale Leute. Ja, und wer findet es wohl scheiße, dass da auch normale Menschen Zutritt haben? Also, wir sehen sie auf dem Bild im Hintergrund von links nach rechts. Brianna Wu, Jonathan McIntosh, Anita Sarkeesian und Arthur Chu. Könnte sein. Könnte aber auch ganz zufällig sein, dass die so ähnlich aussehen. Bestimmt zufällig. Ja, unten sind auch ein paar Beispiele im Text. Also, unter anderem sorgen sich die Leute um ihre Sicherheit. Die Leute sorgen sich darum, ob sie in einer solchen Atmosphäre in der Lage sein werden, überhaupt journalistische Arbeit zu leisten. Also, was deutsche Journalisten auf der Gamescom jedes Jahr machen müssen, nämlich da mit anderen Leuten auch sein, aber die Herrschaften möchten, ja, die ärgern sich halt, dass ihr kleiner Club aufgelöst worden ist. War bisher so schnucklig wahrscheinlich. Ja. Safe Space. Wenn so mehr Geschäfte anstoßen sollen auf der Messe. Ja, aber zum jetzt RPC-Vergleich, Roleplay Convention in Köln. Ich finde das toll, dass ich da hingehen kann. Ich finde das toll, dass da nicht nur irgendwelche scheiß Journalisten hingehen. Also, und da, ich stelle mir das ungefähr genauso vor. Ist doch total geil, wenn du da hingehen kannst und kannst dir das alles angucken. Und die werden es doch bestimmt auch so machen, dass du dann irgendwie 3 Tage Fachbesucher hast und dann 3 Tage Open. Bin ich ziemlich sicher, aber du weißt doch, das hat noch nie jemanden gestört, rumzubitchen. Ja, das stimmt. Weil man will ja elitär sein und so. Ja, also denen geht es wirklich, also die bringen ein paar Argumente vor, die alle nicht wirklich, also nicht wirklich gute Argumente sind, sag Nein. ich mal. aber der Unterton ist halt wirklich, ah, unser Monopol wird uns genommen. Das ist ein politischer Schlag gegen die Presse. Und sorry, also wenn man sich so sehr... Jetzt kannst du noch die NSA retten. Ja, die NSA ist das Einzige, was uns noch helfen kann. Deus Vult. Dieser Idiotenartikel, ja, ja. Ja, es geht halt immer weiter. Also jetzt, ich habe das dumme Gefühl, dass wir so eine Art Gamergate 2.0 erleben werden. Und zwar gibt es immer mehr, wie eben schon hier diesen netten deutschen Artikel und jetzt hier, also immer mehr Sachen, die Games und Game-Kultur jetzt ganz deutlich in die rechte Ecke packen müssen. Also nachdem es mit dem Sexismus nicht geklappt hat, habe ich jetzt so das Gefühl, das ist der nächste Versuch, nämlich, das ist alles Nazi. Zum Beispiel hier das neue For Honor. For Honor, genau. Also das ist ein Spiel, das im 11. Jahrhundert irgendwie spielt und da gab es nun mal Deus Vult, Kreuzzüge, irgendwelche Religionskriege, den ganzen Scheiß. Aber das ist natürlich hochproblematisch, weil Deus Vult ist ja von der Alt-Right sowieso schon gekapert worden. Ne? Also ja, die haben das ja mit Trump zusammen, mit Memes und überhaupt. Und ja, die Reichsbürger sagen das auch. Ja. Ne? Ja. Und deswegen ist es total problematisch, wenn es in so einem Spiel auftaucht. Ja, es ist doch quasi genau das Gleiche wie dieses Inshallah von Muslimen. Ja, ist das so? Ja, das heißt auch. In dem Spiel ist so, ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht Chivalry Medieval Warfare kennt, dann kennt ihr eigentlich schon das Spielprinzip, und zwar hauen sich da 10 Wikinger und halt eben die Kreuzritter mit Streitkolben und Schwertern auf den Topfhelm. Und da gibt es dann halt eben auch diese Kampfschreie, ja, die Sarazenen, die schreien halt eben Inshallah und solches, sowas in der Art. Ich weiß gar nicht, was die Wikinger schreien, naja, auf jeden Fall die Kreuzritter schreien Deus Vult. Ja, das Ganze hat halt so den historischen Tiefgang wie eine Pfütze. Es dient eigentlich eher so als Gerüst, um gegen andere Spieler zu zocken. Ja. Und da jetzt das hier herein zu interpretieren, ist nicht nur übertrieben, sondern einfach, ja, jetzt sind wir schon wieder fast bei Fake News, oder? Ja, ja, da unten, weiter unten tauchen noch Frösche auf, glaube ich. Du musst mal runter. Das ist halt ein typischer Fall wieder von This Person Doesn't Understand the Internet. Weil das Deus Vult Meme, das ist ja, ich reiße kurz an, worum es dabei geht. Es gibt im Moment einen Dschihad einen weltweiten Dschihad. Und wann gab es das letzte Mal, dass die christliche Kultur und die islamische Kultur geclasht sind? Während den Kreuzzügen. Insofern machen wir jetzt die Gegenseite. Wir machen wieder einen Kreuzzug. Und ich finde die Memes großartig. Aber die Leute raffen das irgendwie nicht, dass das nicht ernst gemeint ist, dass die Leute nicht wirklich sich Frauen in, dass die nicht wirklich sagen, ja, deren Frauen tragen Burkas, Frauen tragen Chainmail, dass das nicht so ernst gemeint ist. Pass auf, ich glaub schon, die raffen das, dass es nicht so ernst gemeint ist, aber sie versuchen trotzdem ganz bewusst die Leser zu täuschen und sagen, die meinen das ernst, es gibt diese Gefahr, nehmt euch in Acht, ja, also das ist, glaube ich, das, was die erreichen wollen, ja, dass sie irgendwelche autistischen Meme-Kids im Internet als so gefährliche Terroristenattentäter, super radikalisierte Nationalisten darstellen wollen, weißt du? Ja, also ich muss das auch nur sagen, wenn ich mal sage, Türken zurück in die Mongolei, Konstantinopel muss wieder griechisch sein, Deus Vult, dann meine ich das nicht wörtlich. Also den Teil mit Gott. Ja, den Teil mit Gott. Ich bin nicht wirklich gläubig. Und auch hier diese Geschichte, ja okay, wir erkennen an, in diesem Spiel ist es ja total harmlos, aber es ist ein schmerzhafter Weg, ja, wie die Community des Spiels intersects mit einer der fiesesten Communities des Internet. Also, das ist da durch dieses Deus Vult erlaubt ihr praktisch den Nazis in eure Community reinzukommen und euch alle zu vergiften mit Nazis. Oder so. Boah, diese Gamer, wer schützt uns nur vor diesen Gamern? Und die haben ja auch alle Waffentraining, also weißt du, die organisieren sich in Clan. Schießübungen, Deus Vult. Ich laufe bald Amok und dann mache ich erstmal ein 360 No Scope in den nächsten Kopf von dem einen, der da steht, ja, weißt du? Boy runter, das ist doch alles so ein Schwachsinn, ja. Vor allem, die greifen da einen Aspekt, ein Detail aus dem Spiel auf, Artikel drüber und sagen so, ja, es wird unbedacht damit umgegangen in diesem Spiel, das ist ein politisch geladener Begriff und dann, wer lädt denn diesen Begriff politisch auf, ja, wenn nicht der Polygon-Autor, das ist wieder, dann beiß ich die Katze in den eigenen Schwanz. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man die Leute, die sich von Milo Yiannopoulos provozieren lässt, fragt, ob der ein Provokator ist. Ja. Ja. Ja. Aber das Lustige ist halt, dass die Linke damit eine komplette Generation verlieren wird. Also, wenn du dich hinstellst und sagst, Videospiele, mach das mal nicht, weil die sind haram, damit verlierst du halt eine Generation, weil halt Videospiele geil sind. Und findest du dann dich politisch. Ja, man kann doch auch Sunset spielen. Oder Spiels ist da Virgin Killer in der Bind oder was? Mord ins Sorcery. Ich gebe Sunset durchaus eine Existenzberechtigung, aber... Ja, ich will ja auch nicht alle Bilder verbrennen, die ich hässlich finde. Es ist ja nicht so. Aber was halt der Artikel im... was die Funktion dieses Artikels ist, ist die eigene Parteilinie klarzumachen. Und die eigene Parteilinie ist, Deus Vult ist politisch inkorrekt. Das sagt man als Genosse unserer Parteilinie nicht. Und das promoten sie, also diese Aussage promoten sie halt und schicken sie halt an ihre Supporter raus. Ja, und sie im Unterton haben sie dann noch, wer das sagt, ist ein Nazi und dem darf man ungestraft eins in die Fresse hauen. Ja, aber wo soll das denn hinführen, wenn wir dann, ich weiß nicht, in 2025 Wahlkampf haben und, keine Ahnung, Horst Seehofer antreten will? sagt der dann, keine Ahnung, ich spiele Hearts of Iron. Und dann kommt, was weiß ich, Julia Schramm und sagt, ich spiele Depression Quest. Und also, weißt du, sind Videospiele wirklich so politisch? Will ich dann zum Beispiel von den Grünen eine Videospielliste haben, damit ich mich mit denen assoziieren kann und sehe, was die Partei gut findet? Also brauche ich von der CDU eine Empfehlung für, was weiß ich, Borderlands 2? Also nickt dann da meine Partei mit, sagt dann die republikanische Partei, spielt mal mehr Ziff. Ja, aber das ist genauso wie bei der Zuteilung von Literatur, Musik und Film. Also ich halte mich da immer an die Parteilinie. Und für alle Parteien werden auch die entsprechenden Cheatcodes. Ja, das wollte ich nochmal nachsetzen zu den Gamer-Amokläufern. Die sind verdammt gefährlich, weil die können einfach hingehen und dann sind sie in einem Raum mit 300 Menschen und die machen einfach die Konsole auf und führen das Kill-Command aus und dann sind alle tot. Mhm. Shit. Ja, ja, das schon passiert ist, ja. Ja. Ja, ja, das ist so. Das ist mittlerweile kommt es mir so vor, es ist einfach alles total, ich weiß nicht, also politisch ist das, was die Leute als politisch sehen. Weil, weißt du, wie ich meine, und da kommt es dann auch nicht mehr drauf an, dass andere Leute eine andere Meinung haben, sondern einfach, das wird einfach so gesagt und hingenommen. Ja. Ja. Vor allen Dingen, das sind die Heinis, bei denen das viel eher wahrscheinlich ist, dass sie irgendwann irgendwo sitzen und sagen, es ist alles nur ein Spiel, das gibt es gar nicht wirklich. Nur mich und meine Clique, alle anderen sind nicht real. Wie spielt Erdogan? Also welche Videospiele spielt Erdogan? Würde mich interessieren. Raid over Moskau vielleicht. Age of Empires. Ironhorn? Das ist auch Satire, der Artikel, oder? Pokémon Blau. Warum Satire? Ja, ich habe das mal reingelesen. Ganz krass, oder nicht? Ja, das ist also vor allem, die Geschichte hier kommt von einem grünen österreichischen Abgeordneten. Also es ist diesmal nicht irgendwie so ein Rechtsaußen oder irgendwas, sondern es kommt von einem grünen Abgeordneten und der meint das ernst. Der meint das sehr ernst und der sagt, er kann das auch belegen. Und es gibt in Österreich ein gezieltes Netzwerk um Österreich, um die türkischen Mitbürger in Österreich im Dienste des Staates Türkei gegen halt die normale Obrigkeit in Österreich arbeiten zu lassen. Also sei das Spionage wie bei uns halt. Ja, oder dass sie sich auch gegenseitig, ja, das war doch bei uns, dass sie sich gegenseitig spionieren sollen und dass sie sich gegenseitig bei der türkischen Regierung melden sollen, wenn sie Erdogan kritisch sind. Aber scroll doch mal zu dem Comic hoch, weil das ist sehr anschaulich. Eine Kultur, die Künste beschneidet, die macht Comics, die so gezeichnet sind. Ja. Der ist auch schon ein bisschen älter auf jeden Fall. In Frankreich wäre das nicht passiert. Ja, ich finde es nur, also das Video sollte man sich mal in dem Fall dann angucken, wenn man sich für das Thema interessiert, was da dabei ist. Da erzählt er noch ein paar Sachen dazu, aber ich weiß überhaupt nicht, wenn ich ein Staat wäre, würde ich, glaube ich, erstmal eine Protestnote mindestens schicken oder mal den Botschafter einbestellen oder ähnliches. Ich verstehe das nicht so ganz. Döner bei allen Kebabstuben gleichzeitig bestellen und zugucken, wie die. Und die müssen sich dann gegenseitig liefern. Ja, genau. Ich hätte gern 50 Döner und die Adresse. Döner, die neue Service. Und laufen die sich auf den Lieferweg über den Weg. Ja, mit so riesigen Tüten unterm Arm. Und wenn Österreich protestiert, dann können die mit ihrem Protestbrief noch ein Handtuch mitschicken, was die Deutschen den Österreichern gegeben haben. Damit wir unseren Anspruch mit geltend machen. Schön zusammengerollt. Das wär ein schöner Siedlermod, wo man die Deutschen spielen kann und das eigene Gebiet immer ausweitet, indem da überall Handtücher hingelegt werden. Oh no. Aber hier das Comic, ne, wenn man sieht, ein Comic da, das dürfen die doch eigentlich gar nicht. Ist das nicht schon verboten? Ist das nicht schon Gotteslästerung? Komme ich zu zeichnen überhaupt? Nur wenn du Mohammed oder Allah abbildest, glaube ich. Nee, eigentlich dürfen die gar keine Menschen abbilden. Deswegen machen die auch nur Muster irgendwo, ne? Das ist so ein bisschen verpönt, ne? Moscheen. Das keine Menschen, das waren Muslime. Es kommt drauf an. Aber da ist einfach Lebensrealität. Das geht ja auch bei Muslimen, die hören ja auch Musik und das ist ihnen eigentlich auch nach dem Koran nicht gestattet. Also das sind... Echt? Ja. Ja, alles ist nur zu religiösen Zwecken. Also alles andere ist extrem haram. Also ja, bei Kunst ist es, da, die meiste islamische Kunst sind Gebäude. Also dass sie dann halt eine Moschee zeichnen. Mhm. Ich denke mal, dass sie das vielleicht irgendwie herleiten mit, die sind ja alle vernünftig verhüllt und so. Ja, das kann sein. Okay, und hier haben wir wieder mal, also Broadly ist echt ein Scheißladen, muss man wirklich sagen. Ja, Broadly ist quasi die Femi-Seite, also sowas wie das Jezebel von Vice. Genau. Das Games-Pilot-mäßige Äquivalent im normalen Journalismus. Und hier rechnen sie uns dann also vor, weil Frauen so viel nebenbei machen müssen, Hausarbeit, Kinderarbeit etc. pp., müssten Frauen eigentlich viel weniger arbeiten als Männer. Mhm. Hört sich doch schon mal richtig gut an. Ich habe einen schönen Kommentar schon zugelesen heute. Da hieß es so nach dem Motto, das liegt unter Umständen daran, dass die Frauen 22 Stunden arbeiten im Schnitt und die Männer 43 pro Woche. Ja, aber es soll, also hier ist ja auch klar gezeigt, also Frauen sollten 34 Stunden die Woche arbeiten, Männer dürfen ruhig 47 arbeiten. Ach so. Weil Frauen ja, und die machen ja so und so viele Stunden unbezahlte Arbeit in den Familien und so. Und das muss ja ausgeglichen werden. Ja. Ja. Haben wir da wirklich was zu sagen noch? Ja, ich hätte da was dazu zu sagen. Wenn man mehr arbeitet, stirbt man gerne auch früher. Deswegen haben Männer weniger hohe Lebenserwartung. Und ein Fun Fact, 1945 war der Unterschied zwischen der Lebenserwartung zwischen Mann und Frau nicht so hoch, wie er heute ist. Und 45 war jetzt nicht unbedingt in Deutschland die Zeit, wo viele Menschen sehr lebendig waren, generell. Also so. Aber sagen Sie, das war auch so, wenn jetzt die Frauen da praktisch Kosten extra oder so, dann, ja, dann schafft der ein oder andere sich vielleicht über eine Haushälterin an oder so. Also sie machen sich da auch selber ein bisschen das Leben schwer, glaube ich, mit. Wann sind diese verdammten Roboter eigentlich so weit? Ja. Noch nicht. Japanese Sex Robots. 2018. Der redet von Sex, Waschen, Bügeln, Kochen. Ja, das kommt, das sind dann die Zusatzdinger, ne? Das kostet dann den kleinen Händen. 20% Aufschlag. Kommt besser in die Ecken zum Putzen. Welche Funktionalitäten hat dieser Roboter? Kann der Kakao machen? Das ist kulturelle Aneignung. ja, das ist jetzt ein Artikel, den wir auch sicherlich nicht in Gänze lesen können. Er ist relativ lang, aber ich möchte ihn gerne euch allen da draußen ans Herz legen. Auf Heise ist mal wieder so einer, ich habe ja gerne so Sachen, die wir oft sagen, schön und knackig zusammenfassen. Und das ist einer von diesen Artikeln. Hier geht es um die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die uns die Amadeo-Antonio-Stiftung so oft um die Ohren haut. Und was mit diesem Begriff gemeint ist, warum es den gibt und warum er eigentlich ja nicht nötig oder eher überflüssig und eher schädlich ist. Ja, das ist es eigentlich schon. Was man daraus schließen kann, Rassismus, Homophobie, Islamophobie, die Begriffe sind abgewetzt. Sie funktionieren nicht mehr. Wir brauchen neue Begriffe. Und es wird halt auch ganz klar gezeigt, auf der zweiten Seite diese Überschrift Grunddilemma wird erhoben, was erhoben werden sollte. Das wird halt nicht getan, sondern es werden sehr führende Fragen gestellt. Ja? Oder das hier steht auch zum Beispiel ein Beispiel, die Aussage bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. Ist sekundärer israelbezogener Antisemitismus. Ja. Aber wenn, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber wenn du den Leuten irgendwie den gleichen Satz mit verstehen, dass man was gegen Israel hat, hinstellen würdest, dann wäre das kein Antisemitismus, sondern sie packen ihn da rein, indem sie Juden und Israel halt da verquicken. Ja. Und vor allen Dingen, ich kann verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. Man ist ja auch nicht man selber unbedingt. Mhm. Das kann ja auch wieder, wie bei dieser Frage mit von wegen, viele Leute glauben, dass dies und das keine Vergewaltigung ist. Glauben Sie, das Ding ist so, ne, dass man halt nicht weiß, ist das jetzt eine Frage, die sich auf das, was ich darüber denke, bezieht, oder ist das eine Frage, wo ich quasi mich dazu äußern soll, was ich denke, was andere Leute denken? Vor allem, was bei der Politik, die Israel macht, kann man gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. In der Aussage könnte auch die Bedeutung stecken, ich habe Bedenken über eine Gewaltspirale im Gazastreifen, dass es einfach nur noch nach unten geht. Das ist ein vernünftiges Bedenken. Die Frage ist dann, wie gerechtfertigt das Bedenken ist, aber eine Gewaltspirale ist immer scheiße. Also, dass dann irgendwie der Staat überreagiert und dass dann ein anderer dann zurückschlägt und dann ein Hin und Her entsteht und es dann einfach nur noch nach unten geht. Siehe zum Beispiel Syrien. Das kann man auch als Gewaltspirale bezeichnen. Da gab es am Anfang Proteste, dann wurden ein paar Polizisten erschossen und guckte Syrien heute an. Das ist eine Gewaltspirale. Also, das sagt dann ja noch nichts darüber aus, ob die Aussage wahr ist oder gerechtfertigt oder nicht. Also, aber man unterstellt bereits eine Haltung. Also, vielleicht interessiert sich nur jemand für die Befriedung dort unten. Der Satz könnte auch von einem Neonazi kommen. Weiß ich nicht. Da fehlt aber Kontext. Ich kann ab dem Punkt noch keine Unterstellung machen, was jetzt irgendwie die Gesinnung hinter dem Satz ist. Also, weil er einfach zu allgemein ist. Nee, vor allem, da wird auch so mit so einem kleinen Gotcha gearbeitet. Also, die Frage ist über Israel. Und dann ist aber dann wird am Ende doch Juden verwendet. Und dann so, Moment, also du leitest ein mit einer Frage über Israel. Wenn die Frage gewesen wäre, bei dem, was die Juden im Mittleren Osten machen, kann ich es verstehen, dass die Juden, das wäre wenigstens kongruent so, der ganze Satz. Das ist mir ein Test, wie gut du aufgepasst hast, ne? Aber, ja, eben. Und das, also, es ist nicht mal so, dass alle Leute Israel mit Juden gleichsetzen. Aber, also unter anderem, weil es halt auch eine große muslimische Bevölkerung gibt in dem Land. Aber wenn du die Frage so einleitest, dann rufst du das natürlich hervor. Und man kann ja dann nicht sagen, nee, diese Frage beantworte ich nicht, weil so und so. Ich meine, wie viele Leute stehen voll hinter der Politik von Merkel oder von Trump oder von Obama? Ist dann jeder Amerikaner schuld am Drohnenkrieg als Person? Also, ich weiß nicht. Ja, aber der Artikel hier bei Heise, der ist halt extrem gut. Der arbeitet das wirklich so an ein Beispiel nach dem anderen, arbeitet er runter, halt, wo diese Methodik hapert. Diese schöne Fachmethodik, für die wir mehr Geld aufbringen sollen. Deswegen will ich die Humboldt-Universität raushaben aus der Staatsfinanzierung. Ich könnte private Uni machen, fickt euch. Naja, also wenn ich mir auf jeden Fall diesen letzten Absatz hier so durchlese, dann muss ich sagen, das sollte man vielleicht mal Frau Marquardt schicken, diesen Bericht. Weil, ne, sicherzustellen, dass das Etikett Menschenfreundlichkeit, also was da bei ihrem Kram da drin stand, aber generell bei diesen ganzen journalistischen Texten jetzt, wo es nur noch darum geht, irgendwie wer da wie rechtsnationalistisch und keine Ahnung was feindlich ist. Das ist wie mit den Echoklammern. Nicht überall, wo Echoklammern draufstehen, ist ein Jude drin. Meinst du, ja? Ich bin mir ziemlich sicher. Hast du das geprüft? Ich habe da kleine Erhebungen gemacht. Ja, lass mal eine Initiative gründen gegen Fake Jews. Menschenfeindliche. Aber die Frage ist, ist das ein Fake-Jew oder ist das ein Krypto-Jude? Naja, also man muss, glaube ich, nur darauf achten, ob da emotionalisierte Sprache benutzt wird. Ja, ja. Ja, und ich höre auch immer von den Juden, die auf spektakuläre Weise Tiere retten. Das sind dann Fake-Jews. Gibt es da Quellen zu? Wahrscheinlich wieder nicht, oder? Nein, da gibt es dann immer keine Quellen zu. Quellen verlinken. Aber wenn es wichtig wird, also wenn in der Tagesschau dann eine Sendung läuft oder so, dann holen sie richtige Beispiele raus, ne? Nicht so eine Pillepalle. Das hört ihr doch andauernd, ne? Also Mosche Goldberg rettet Katze von riesigem Baum. Findet dabei Geldbörse und es gibt keinen Mosche Goldberg. Es gibt keinen Mosche Goldberg, es ist ein Fake Jew. Du musst aber 10, 30 Gold liegen lassen. Ja, Ingrid Brodnik ist uns ja auch noch bekannt. Die Journalistin beschäftigt sich seit Jahren mit Hass im Netz. Ja, also zum Beispiel stand sie auf der Bühne der Republika, als es Gorka noch gab und hat darauf hingewiesen, wie wunderbar das doch ist, was Gorka da macht mit den Kommentaren, dass sie da quasi nur die Kommentare anzeigen von den Leuten, mit denen die Schreiber des ganzen Artikels noch interagiert haben, damit man das dann quasi gefiltert von dem Autoren des Artikels erst lesen kann. So wunderbarer Journalismus gegen Hassrede. Also die Frau hat sich für den Journalismus von Gorka eingesetzt. Ja, die hat gesagt, die das ist Gorka, die macht das gut. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand daherkommt und sagt, wir müssen endlich mit der Stigmatisierung von Heroin aufhören. So in etwa kommt, also ist es moralisch gesehen für mich so. Ich weiß, ich keine Ahnung. Moralische Argumente sind furchtbar, aber es ist, alter Schwede, so Menschen gibt es. Ja, moralische Argumente sind nicht mal furchtbar, aber du musst halt, also moralische Argumente, da muss man halt wirklich Argumente bringen und eine Begründung und so weiter. Das machen die Leute halt nie. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, worum geht's hier? Ich habe es nicht gelesen. Auf jeden Fall ist es erschienen bei Edition F. Was zum Teufel erschienen bei Edition F? Wird das jetzt bei der Zeit hier einfach nachgedruckt, was bei diesem Propagandablatt irgendwie erscheint oder was? Also ich finde schon mal den Satz oben super. Sie sagt, Falschnachrichten und Hetze breiten sich aus, weil viel zu wenige etwas dagegen tun. Wir haben also nur Korrektiv, die Amadeo Antonio Stiftung, die Taskforce, hast du nicht gesehen, Konferenzen, Republikas, Scheißdreck, und es sind immer noch zu wenig Leute. Der Hass hört trotzdem nicht auf und die Falschnachrichten kommen immer noch. Wir haben zwei EU-Taskforces. Wir haben eine deutsche Taskforce vom Staat. Wir haben eine NGO von Facebook, Google und den großen Social-Media-Seiten zusammen. Wir haben eine Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Hoax-Map soll gesponsert werden. Wie viel brauchen wir denn da noch? Also vielleicht wäre das auch einfach mal eine Idee, das alles in einen Topf zu werfen und das dann das Wahrheitsministerium zu nennen. Weil wir haben mittlerweile so viele kleine Einheiten in Sachen Organisation. Der eine, der guckt sich den Kommentar an, ob er raus soll. Der andere sagt, ja, der muss raus. Der darf dann den Knopf drücken. Und also wir haben doch da schon eine riesen Front. Es ist immer die verdienen ihr Geld damit, dass sie sagen, es gibt hier ein riesiges Problem und egal wie groß unsere was wir gegen dieses Problem tun, angesetzt ist, es ist nicht adäquat. Egal, vollkommen egal, wie viele Millionen da reinfließen, wie viele Leute da beschäftigt sind. Stopp. Das ist halt immer das Gleiche. Aber ich fand den ersten Satz sogar ganz gut, die Überschrift quasi, dass das Fake News durch ständige Wiederholung wirkt. Das hat man ja bei Gamergate auch gesehen. Die Leute glauben immer noch, dass das Gamergate eine Hetzkampagne war, einfach nur, weil es dauernd wiederholt wurde. Das hat dir wahrscheinlich einer von Gorka geflüstert, wie das richtig funktioniert. Also durch Wiederholung und das auf mehreren Plattformen wirklich, die der gleichen Gruppe angehören. Wirklich interessant finde ich halt diese Antwort auf die erste Frage. Der Rest vom Artikel ist das übliche Blabla, das brauchen wir auch eigentlich nicht lesen. Aber also diese Definition von Trollen. Also die richtigen Trolle treibt die Schadenfreude und eine kanadische Studie fand heraus, dass Trolle überdurchschnittlich oft unter Sadismus leiden. Leiden unter ihrem Sadismus. Ja. Ich verstehe es nicht ganz, aber das gut. Ganz 42. Aber danach hier dieser Absatz, der ist interessant, nämlich neben den klassischen Trollen gibt es eine zweite Gruppe von aggressiven Nutzern, die für viel Leid verantwortlich sind. Die schlimmste Art von Leid, undefiniertes Leid. Ja. Ich nenne diese User Glaubenskrieger, weil sie nicht aus Spaß andere fertig machen, sondern aus blinder Überzeugung. Sie sehen sich in ihrem Weltbild so sehr im Recht, dass sie den Eindruck haben, es sei in Ordnung, Andersdenkende fertig zu machen und aus der Öffentlichkeit wegzumobben. Gerade bei politischen Diskussionen. Zuerst erschienen auf Edition F. Gerade bei politischen Diskussionen treten Glaubenskrieger auf und zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht mit Argumenten, sondern mit Aggressionen die Diskussion an sich reißen wollen. Ich meine, hat jemand eine bessere Zusammenfassung jemals geliefert von Social Justice Warriors? Das ist super. Ich finde nicht. Es ist großartig, es ist wirklich großartig. Und das ist der ganze Social Justice Warrior Konflikt im Internet wird ausgetragen zwischen Trollen der ersten Art und Trollen der zweiten Art. Nämlich normale Trolls gegen Social Justice Warriors. Ja. Ja, das war eigentlich mein ganzes Anliegen mit dem Artikel. Ich fand den Absatz so fantastisch in seiner Farbenblindheit. Ja. dass ich den einfach mit euch teilen will. Vier Seiten von der Scheiße. Ja. Ja, blubbern könnt ihr genug, ne? Brotnick halt. Okay, abgebrochen. So, und das hier ist, glaube ich, so, dass, ich bin immer noch nicht ganz sicher, was ich hier vor mir habe, ob das Satire ist, aber ich denke, es ist Satire. Ist das gefotoshoppt? Ich bin nicht sicher. Sieht komisch aus. Das ist wie mit dem ganzen Artikel, aber ich glaube, es ist Satire. Also da würde ich aber auch mein weißes Privileg verlieren, wenn ich so aussehen würde. Der ist nicht echt, der ist in Wirklichkeit gar nicht weiß, der ist gefotoshoppt. Seine Frau namens Brittany, die hat sich selber die Haare geschnitten und dadurch ihr weißes Privileg verloren. Boah. Ich schneide mir seit 10 Jahren die Haare nur selber. Aber nicht asymmetrisch, das ist dein Problem. Ich fand's einfach nur toll. Also auch wenn's Godfrey Elfrick geschrieben hat oder sonst irgendwer. Ja. My new sharp and angular hair has enabled me to say things on Twitter like white people must be stopped without anyone so much as batting an eye. Das klingt echt schon nach einer Satire. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich find's ziemlich lustig. Aber die Sache ist, es trifft halt den Ton, den solche Artikel da viel haben, von diesen Leuten, die von wegen irgendeiner kleinen Änderung in ihrem Alltagsleben plötzlich woke sind. Plötzlich die Wahrheit erkannt haben. You will be sending a very clear message to the world. I'm not one of those white people. Oh. And with some careful social media curation, you will be able to reach full non-whiteness like I have. Ist gut. Aber das ist Satire. Sowas ja, es ist Satire. Aber das ist alles echt. Guck mal, hier, da steht Real Punk News. Und Real ist groß geschrieben. Ja. Außerdem finden wir, können doch das dem Test vom Standard unterziehen. Werden Tiere gerettet? Nein. Ja? Genau. Change is your mind. Ja, Satire, sag ich ja. Super. Oh ja, das ist gut. Den muss ich folgen. Aber gibt es auf dem Artikel Kommentare? Da war doch noch ein zweiter Artikel verlinkt. Und da stand etwas von also Gothic, kannst du dich da auch klicken, in der Mitte etwas. Ja, irgendwie wie ich ein Cyber-Goth wurde und dadurch mein weißes Privileg verloren. Das ist noch eine Möglichkeit. Ja. Nein, jetzt möchte ich mal auch nicht werden, so. Cyber-Gosh. Okay. From a socially conscious white person, knowing how to be an ally for people of color during this turbulent time can be uncomfortable and confusing. Egal, aber ganz ehrlich, also wenn dir Cyberpunk zu weiß ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob Cyber-Goth wirklich eine Verbesserung ist. Das Leben ist Schmerz. Das Leben ist Schmerz. Großartig. Ja, sowas sagen die doch immer, ne? Und ich weiß, ich, nur so eine Verständnisfrage. Ich werde jetzt ein Cyber-Goss und das hilft, wie genau Bandenkriminalität zu bekämpfen oder die Qualität der Schulen zu verbessern, dass die Leute ein gutes Einkommen bekommen und weniger Probleme im Leben haben. Wie genau ist da die Verbindung? Ja, wenn immer so ein bisschen was von dem weißen Privileg abfließt, weißt du? Irgendwann ist nichts mehr da. Du willst, dass mein weißes Privileg abfließt. Aha. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, also wenn das Leben ist Schmerz einen Goth zusammenfasst, dann gibt es auch die perfekte Zusammenfassung für einen Troll, nämlich das Leben ist Scherz. Ja. Ja. Sehr gut. Mit diesen Worten würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Punktland um 3 Stunden. Ja, schön auf einmal am Ende. Kinder, ihr da draußen, lasst euch nicht gendern und so. Genau, trinkt nicht, White Power. und denkt immer an, ruhig fappen. Full Expressive. Das ist gesund. Da geht das ganze Rückenmark raus. Und da wird in diesem Sinne, Dios wohlt. Ja. Deus Vult für euch alle da draußen. Tschüss. Tschüss.